Herzlich willkommen zu Episode Nummer 2 von Nachos und Popcorn aus Lauras Wohnzimmer. Diesmal mit allen dreien hier. So hallo Tim. Aus. Tim in Berlin. Herzlich willkommen. Ja, moin, hallo. Jürgen ist auch da. Langer Tag gewesen. Man berappelt sich. Ja. Und wir nutzen die Feier, die heutige Feier, um tatsächlich ohne Thema drauf loszureden, als würden wir hier bei Gin Tonic sitzen, was wir natürlich nicht tun, Mama. Genau. Und ich fange mit einer krassen Geschichte an. Habe ich heute Morgen entdeckt und es gruselt mich immer noch. Okay, leg los. Absolut absurd. Das ist eine Rolling Stone News gewesen, die ich gesehen habe, die schon ein bisschen tendenziös ist. Warum sollte Rolling Stone über sowas berichten? Können wir uns im Nachhinein darüber unterhalten? Von Florida bis Upstate New York sind böse Clowns gesichtet worden. Habe ich mitbekommen, ja. Hast du mitbekommen? Mhm. Hast du das schon mitbekommen? Nee. Also es ist tatsächlich so, dass Leute scheinbar seit August oder so werden Sichtungen gemeldet von Clowns, bösen Clowns, die irgendwo am Waldrand stehen und tatsächlich versuchen, die Leute in den Wald zu ziehen. Und es gibt welche mit Machete, es gibt welche, die Kinder mit Geld und Süßigkeiten locken und tatsächlich oder einfach starr an der Straße stehen. Und die Autos fahren vorbei. Bei Social Media gibt es diverse Videos, die das zeigen. Leute, die die Security-Kameras ihrer Häuser checken und einfach sehen, dass dann plötzlich mitten in der Nacht eine Stunde lang ein Clown vor ihrer Kamera gestanden hat oder so. Und dies ist, also ich habe gar nicht mal diese große Clownphobie, aber es ist wirklich wahnsinnig gruselig, weil Clowns dieses Potenzial haben, nicht nur wegen Stephen King. Und das ist jetzt nämlich meine Frage. Ich sehe da ehrlich gesagt einen Gag hinter. Ich sehe da eine. Mein erster Gedanke wäre jetzt auch gewesen, ist das irgend so ein virales Ding, um irgendwas, keine Ahnung, anzukündigen oder zu. Ich habe dazu zwei Anmerkungen. Ja. Die eine ist, es gibt schon länger so Prank-Videos, ihr habt gerade Luftanführungszeichen gemacht, die man auch darüber nicht hören kann. Deswegen habe ich sie eben kurz erklärt. Und aus, ich glaube, es ist Brasilien, wo Leute halt auch halt gestellt, also so als Schauspieler halt, wie Leute durch welche Parks jagen, so mitten in der Nacht. Halt so, wo das aber auch aufgeklärt wird, gegenüber, dass es einfach ein Witz war. So, das ist das eine, wo ich denken musste. Natürlich klingt das, was du erzählt hast. Ich habe es halt so am Rande bekommen, dass schon länger, ich glaube, das war in New Hampshire, einmal mal so ein Typ gesehen wurde oder Typen gesehen wurden. Ich finde aber auch, ich kann bei den Amerikanern das nachvollziehen, dass die teilweise Angst vor Clowns haben, weil ich finde, diese amerikanischen Clowns, die sind tatsächlich sehr, sehr gruselig aus. Die sehen nicht lustig aus wie europäische Clowns. Das zweite ist, wo du sagst, ja, das klingt nach einer viralen Aktion, ist der neue Film von Rob Zombie. 31 heißt der. Ich glaube, da geht es. Tolles Alter. Ich glaube, da geht es um Killer, um Killer-Clowns. Also, aber eigentlich ist es nicht so ein Rob Zombie-Stil, glaube ich. Ich glaube, es ist da gar nicht nötig, solche Aktionen zu machen. Das ist der Punkt. Es soll tatsächlich Festnahmen gegeben haben. Es soll tatsächlich in so ein paar engstirnigen kleinen Orten soweit sein, dass Leute mit Clownskostüm sofort festgenommen werden. Es haben tatsächlich auch irgendwelche Newsseiten darüber. Also es ist jetzt nicht nur Rolling Stone, deswegen bin ich mit so einer Tendenz da reingegangen, weil es nur mal beim Rolling Stone war. Okay. Wenn man aber Evil Clowns irgendwie googelt und sich die Newsseiten anguckt, dann sind das tatsächlich auch normale Medien, Nachrichtenmedien, die darüber berichtet haben. Kann man jetzt von halten, was man möchte, wenn das jetzt wirklich der Fall ist, dass das ein Trend ist, dass Irre sich jetzt als Clowns verkleiden und versuchen, Menschen in Wälder zu ziehen, fände ich das ziemlich krass. Das ist ziemlich übel, Ich hoffe. Weil mit Weihnachten vor der Tür, es kommt dieses böse Nikoläuse, böse Knecht Ruprechts. Ich würde die Halloween-Nacht erstmal abwarten. Schlimme Weihnachtselfen. Ja, wer weiß. Aber nein, das war mein, oh mein Gott, wirklich des Tages. Und ich hoffe, dass es eine Neuauflage von S gibt und es deswegen jetzt einfach so ist. Das stimmt, die kommt ja. Ja, und weil ich es ein bisschen verräterisch finde, dass es sofort so gut gemachte Videos gibt für Social Media. Das ist genau der Punkt dabei, ne? Weil ansonsten wäre es ja wirklich echt gruselig. wenn irgendwelche Leute, weil sie durchdrehen, was jetzt in den USA auch nicht so völlig abwegig ist. Und es ist die scheinende Geschichte zu haben, ja, mit Serienmördern, die sich als Clowns verkleiden. Der Sam ist ein Buggles, ne? Wie ist der, glaube ich? Das kann ich dir jetzt nicht sagen. Der aus den 80ern? Summer of Sam, ich glaube, es war, okay, war das Ende der 70er, nach der 80er, irgendwie so, ja. Der bei seiner Mutter, glaube ich, gelebt hat auch irgendwie und irgendwie auch tagsüber als Clown unterwegs war. Und dann Ich will jetzt nicht zu viel Gitarre-Halbwissen verbreiten. Ich habe das auch nochmal nachgelesen. Aber ja, klar. Dann finde ich tatsächlich natürlich auch, also wenn es nicht so eine Aktion ist oder selbst dann, eigentlich nur so semi-witzig, ehrlich gesagt. Ja. Weil der Faktor, dass da irgendwie, keine Ahnung, gerade in den USA, dann werden die Leute abgeknallt auf einmal und sagen, ja, der steht da und macht doch meinen Kindern Angst. Das ist das, was ein Wissenschaftler direkt als schlimmstmögliche Option für jetzt, für die aktuelle Situation genannt hat, dass tatsächlich das Waffenrecht dann dafür spricht, dass diese Clowns dann eben nicht verhaftet werden, sondern wer weiß, was passiert. An einem Ort soll sich eine Mutter gemeldet haben, die gesagt hat, es ist mein Sohn, der Autist ist und sich so wohlfühlt in seinem Clownskostüm, dass er jeden Tag mit seinem Clownskostüm rausgeht. So dass dann in diesem Ort erstmal alle erfahren mussten, keine Bange, das ist nur der Junge. Das stimmt, habe ich auch gesehen im Bild von dem Haus. So, please do not shoot my son, wie sogar Autism, irgendwie sowas in die Richtung. Ja, das aber gar nicht zusammenhängt mit diesen Clown-Richtungen gelesen. Vielleicht geht es auch um was anderes, aber es ist für mich jedenfalls die gruseligste Nachricht des Tages gewesen und ich hoffe, dass es ein Clown-Film geben wird oder irgendein Computerspiel oder so, in dem man böse Clowns erschießen muss oder so. Ja. Dass die sich da einfach eine sehr makabre Guerilla-Marketing-Aktion ausgedacht haben. Ja. Wenn nicht, scary shit. Ja, also, ich kann dazu nur sagen, ja, es wird eine Neuauflage, ein Remake von dir. Ja. Ich weiß aber nicht, ob das schon dieses Jahr ins Kino kommen soll oder nicht. Zumindest, ich habe noch nichts von der Veröffentlichung gehört. Ich auch nicht. Ich weiß, ich habe nur ein, zwei Bilder gesehen, also von dem neuen Look von Pennywise. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Und ich weiß halt, dass es diesen Rob-Zombie-Film gibt, in dem es wohl auch um Clowns gehen soll, der halt 31 oder 31 halt heißt. Ja, aber ja, natürlich, es ist einfach, gerade in den USA, wo man ja auch jetzt bedenkt, so, was kommt als nächstes, natürlich ein bisschen noch leicht rassistisch, aber so auf Stereotype auf diesem Land oder so rumzureiten. Aber klar, also gerade wenn man weiß, da ist ein Land, da gibt es ja noch Waffengesetze und der erstmal erschossen werden, so ein Clownskostüm. Da wäre jetzt tatsächlich einfach nur ein Clown ist, der gerade auf dem Weg ist zu irgendeinem Kindergeburtstag oder so. Eben. Dann, es gibt auch freundliche Clowns, darf man nicht vergessen. Ich kann an dieser Stelle übrigens einen sehr schönen Film empfehlen, in dem es um einen Clown geht. Der heißt Stitches. Ist eine irisch-britische Co-Produktion. Und habe ich vor 3 Jahren mal, glaube ich, auf dem Fantasy Filmfest gesehen. Sehr großartig, ist halt mehr eine Horrorkomödie. Aha. Das geht wunderbar. Also der Film, der ist einfach sehr überdreht in seiner Art und Weise. Und es geht darum, dass halt Stitches, so heißt halt der Clown, um den es in dem Film halt geht, gespielt von Ross Noble, der zumindest in Großbritannien sehr bekannter Comedian ist. Und der ist halt eingeladen auf einen Kindergeburtstag und die Kinder machen halt fertig oder kommt dort durch einen Unfall, den die Kinder verursachen hat, ums Leben. Das Spoilers, aber das ist halt ganz relativ am Anfang halt. Und er kommt dann wieder und rächt sich halt an diesen Kindern mehrere Jahre später. So. Wow. Und der Film ist wirklich sehr, sehr witzig. Und klingt, ich lache jetzt schon Tränen, ehrlich gesagt. Sagen, der Clown, so der von Kindern getötet wird und sie heimsucht. Ja, aber er ist einfach auf eine sehr überdrehte Art und Weise gedreht, nimmt sich sehr wenig ernst und es geht halt tatsächlich darum, der soll auch komödiatisch sein. Okay, cool. Sehr gut. Was ist der gruseligste Film, den du jemals gesehen hast? Jürgen, ich habe Jürgen angesprochen. Ich traue mich das fast gar nicht zu sagen, aber ich habe zwei so aus der Erinnerung jetzt Gruselmomente, die ich nicht vergessen habe. Das eine ist sehr, sehr lange her, da war ich echt noch ein Kind, ich kann nicht genau sagen, wie alt ich war. War also viel zu klein, um den Film zu sehen, aber es war Gremlins. Mm. Und ich war also noch nicht mal 10 auf jeden Fall, würde ich sagen. Und den fand ich damals auch echt gruselig, also habe ich lange mit zu tun gehabt und schlecht geträumt und so, wie das halt so ist. Und das ist natürlich jetzt nicht mehr so, aber es hat ein paar Jahre gedauert, bis ich das so für mich verarbeitet habe, sozusagen. Mhm. Und dann habe ich mal in einer Sneak-Preview gesehen, weil Sneak ist halt ja so unvorbereitet, du weißt ja nicht, was kommt. Und dann da lief The Ring. Diese amerikanische Film. Und den fand ich tatsächlich auch beim Gucken in diesem Kino, weil ich auch daran nicht vorbereitet war, richtig krass. Also der hat mich richtig geschockt, sozusagen. Beim, weiß ich, irgendwann später nochmal gucken, war es dann auch nicht mehr so. Aber in dem Moment fand ich den echt so, ich dachte, alter Schwede, hat mich richtig mitgenommen. Und so leichte Gruselgeschichten war so Nightwatch zum Beispiel, hat mich auch. Meinst du jetzt den russischen Film, meinst du den dänischen Film oder meinst du das US-Remake des dänischen Films vom gleichen Regisseur? Ich meine den dänischen Film. Okay. Und den haben wir damals mal zusammengeguckt mit Freunden und den fand ich halt auch gruselig, aber nicht so sehr wie bei The Ring. Das war so das letzte, das ist ja jetzt auch schon, ich weiß gar nicht, wie alt ist denn der Film? Der ist Anfang 2000er? The Ring jetzt? Ja. Also dieses Remake. Ja. Das ist ja auch ein Remake, das ist ein japanischen. Mit Namen Watts und so. Ja, aber ich meine Anfang 2000er. Ich glaube, ich war noch gerade an der Schule. Also jetzt schon 12 Jahre oder so wahrscheinlich, kann das sein? Ja. Also ich habe ihn in Berlin gesehen, das war in Neukölln im Passagekino, das weiß ich noch. Und danach Taxi nach Hause. Und den Fernseher nie wieder an. Wir sind schon noch mit dem Nachtbus, glaube ich, nach Hause, weiß ich nicht mehr. Aber jedenfalls, das war so mein letztes Grusel-Erlebnis. Und du? Mein Lieblings-Horrorfilm ist The Haunting. Auf Deutsch heißt er Bis das Blut gefriert. Ist aus den 50er Jahren mit Vincent Price. Okay. Von, ich glaube, Robert Wise heißt der Regisseur. Ist der gleiche Regisseur, der auch West End Story gemacht hat, zum Beispiel. der hat wirklich ein sehr interessantes Portfolio. Und der Film ist in Schwarz-Weiß und er arbeitet sehr, sehr effektiv mit Licht und mit Schatten. Und ich habe den mal, der lief immer spät abends auf Arte im Fernsehen. Immer so, es war Winter, es war dunkel, sowieso, weil es auch irgendwie nach 11 Uhr war. Und als ich ihn halt auch im Dunkeln gesehen. Und als der Film fertig war, dachte ich so, ich mache mal kurz das Licht an und auch mal kurz so eine halbe Stunde einfach unkontrollierte Türwohnung. Weil er einfach, wie ich finde, einfach eine sehr, sehr dichte Atmosphäre hat. Und ist auch immer noch einer meiner Lieblings-Horrorfilme. Genauso wie auch Nosferatu, das ist immer von Murnau, wo ganz viel zusammenpasst. Und das sind eigentlich so meine beiden Lieblings-Horrorfilme. Aber Nosferatu ist nicht so gruselig. Finde ich teilweise schon. Ja? Ja. Aber Nosferatu gefällt mir eigentlich so fast alles in diesem Film. Mhm. Also ich finde einfach sehr beeindruckend, wie er gedreht ist. Also dass einfach Dinge teilweise also rückwärts gedreht wurden und dann vorwärts wieder abgespielt. Dann diese Farbfilter, die da drauf sind. Auch der Film arbeitet sehr effektiv mit Schatten. Und der Hauptdarsteller Max Schreck, der den Grafen Orlok ja spielt, wie er heißt, der sieht auch echt zum Fürchten aus. Mhm. So. Ist halt spannend, die mussten halt, es ist auch, wir haben ja Glück, dass der Film auch existiert. Eigentlich sollten ja alle Exemplare vernichtet werden, weil die Witwe von Bram Stoker geklagt hat. Und die ja halt ohne diese Lizenzen zu haben, die sie trotzdem gedreht haben und einfach halt natürlich den Namen einfach abgeändert haben. Ja, und ansonsten habe ich habe jetzt vor kurzem The Witch gesehen. Der hat auch eine sehr, sehr schöne, sehr dichte Atmosphäre. Ist auch ein sehr neuer Film. Aber gruselig? Auch gruselig, ja. Spielt in den Ende des 17. Jahrhunderts in Neuengland. Eine britannische Familie, die dann aus einem Heimatort irgendwie da umgehen muss und in so eine kleine neue Hütte sich aufbauen, am Rande eines Waldes. Und haben 4 Kinder. Das vierte Kind ist ein Baby, das verschwindet eines Tages. Und das heißt halt, dass es halt im Wald eine Hexe gibt. So. Und es wird, ich erzähle nicht mehr davon, es hat wirklich eine sehr, sehr schöne Atmosphäre, hat eine sehr tolle Soundkulisse, arbeitet sehr viel mit natürlichem Licht und hat auch eine sehr, sehr schöne, sehr dichte, sehr gruselige Atmosphäre. Cool. Ich habe Resident Evil. im Kino gesehen, im Düsseldorfer Hafen. Und der Düsseldorfer Hafen ist ein Hafengebiet. Mhm, man glaubt es kaum. Medienhafen, aber auch richtiger Hafen. Und wir haben das Auto ein bisschen zu weit draußen in diesem Industriegebiet geparkt und haben gerade, was, Resident Evil mit, wie heißt sie? Mila Jovovich. Genau. Genau, die kämpfte da gerade anderthalb Stunden vor uns mit den abscheulichsten Wesen. Und wir kommen raus. Es war der klarste Vollmond, den man sich vorstellen kann. Mhm. Und wir waren in diesem mondbeschienenen Industriegebiet völlig allein. Oh ja, das war irgendwie nicht der Plan. Und da habe ich mich das letzte Mal wirklich richtig gegruselt. Ich gucke gerne Grusel. So diese freudsche Angstlust funktioniert voll für mich. Dann ja auch super. Aber ich gucke dann mehr so American Horror Story oder so. So auch wegen der Ästhetik alleine. Nicht, weil es besonders gruselig ist, sondern eher, weil sie sich trauen, manche Sachen zu machen, die sonst in Serien niemals vorkämen. Ja, auf jeden Fall. Weil ich aber tatsächlich auch finde, ich finde, dass ich habe, da muss man sagen, nur bis Ende der dritten Staffel geguckt, American Horror Story. Die dritte Staffel war der Zirkus, ne? Nee, das ist die vierte Staffel, die dritte Staffel ist die mit den Hexen, The Coven. Ja, super. Und ich finde aber tatsächlich, dass American Horror Story hat eine der verstörendsten Vorspänne, die ich kenne. Also aber die Musik ist echt sehr, sehr furchterregend und bei diesem Vorspann, der ist jedes Mal so ein kleines bisschen anders. Und du weißt nie richtig, was sich da gerade als anderes erwartet. Mhm. Und das ist schon sehr, sehr eindringlich. Mhm. Das ist auch wirklich sehr, sehr gut gemacht. Auch eine sehr schöne Cast, macht Spaß zu gucken. Großartig, ja, vor allem, dass sie sich trauen, die gleichen Schauspieler für die verschiedensten Rollen neu einzusetzen. Ja. Dann. Ein paar neue sind ja immer mit dabei. Nee, ich finde die Serie ganz herrlich. Ich habe leider die neueste Staffel mit Lady Gaga noch nicht gesehen. Muss ich unbedingt gucken. Und natürlich wegen Matt Bomer, weil man Matt Bomer immer angucken muss. Aber nein. Das Thema hatten wir ja schon mal. Das Thema hatten wir des Öfteren. Ich komme immer mal auf Matt Bomer zurück. Das ist okay. Mhm, ich wollte so anmerken, dass ich The Ring, einen sehr langweiligsten Film kenne, die ich von ihm, also The Ring als auch Blair Witch Project, das erste Original. Ich wacke gerade mit der Hand, ja, das sehen wir jetzt. Sind beides irgendwie so Filme, die so stark gehypt wurden und alle haben gesagt, wie furchtbar schrecklich gruselig sie fanden. Und ich fand beide total langweilig. Also bei Blair Witch war es bei mir auch so, ich habe den Film dann gesehen, weil der ja so in aller Munde war damals. Ja. Ich habe immer nur im Kopf geschüttelt. Wie kann man sich so bescheuert verhalten? Diese Idioten. So, ne? Sterbt alle. Ja, so ist der. Also bei mir ist überhaupt kein Grusel drin. Ich habe immer nur gedacht, die sind einfach doof. So. Bei The Ring kann ich es auch nicht so richtig erklären. Weil ich führe es darauf zurück, dass ich einfach so unvorbereitet war und mich das sozusagen quasi überrascht hat irgendwie. Wie gesagt, beim zweiten Mal gucken, dann irgendwann etwas später, war das dann auch weg. So. Also dann war es nicht mehr gruselig. Ja. Aber in dem Moment in dem Kino. Da habe ich echt so ein paar Situationen gehabt, wo ich mich wirklich auch erschreckt habe und richtig gegruselt habe. Ich dachte so, okay, du kannst da jetzt hingucken und so. Ja. Und das fand ich echt, bei mir hat das an dem Moment dann funktioniert, sagen wir mal so. Aber Blair Witch zum Beispiel hat bei mir auch überhaupt nicht funktioniert, auch beim ersten Mal gucken nicht. Laura hat gefuchtet, was möchtest du dazu sagen? Nee, ich habe die Handkamera nachgemacht. Ach so, okay. Das war keine Meldung direkt. So. Mich kriegen aber in Filmen immer Situationen, ich weiß nicht, warum der Spiegel für mich so ein wahnsinnig gruseliges Instrument ist, aber das kriegt mich immer, dieser typische Schockmoment, gucken in den Spiegel, hinter ihnen steht jemand. Ja. So, das ist, ich habe mir ja tatsächlich ein paar Folgen Supernatural gegeben, weil ich eine standhafte Filmografie-Schauerin bin. Ging überhaupt nicht, fürchterliche Serie, aber die hatten eine Folge darin, wo es eine Mutprobe war. Dass man dreimal Mary oder Bloody sowas. Bloody Mary, ja, Candyman, genau, was auch immer. Ja, Bloody Mary ist, glaube ich, der Standard. Genau, Bloody Mary war es auch und das hat mich voll gekriegt. Mhm. Da saß ich hier und dachte, oh mein Gott, ich kann nicht weitergucken. Und ich wollte unbedingt weitergucken, weil man muss ja sehen, wie es ausgeht. Natürlich. Fürchterlichste Serie der Welt. Wirklich Wahnsinn, dass das nach Buffy überhaupt nochmal angegangen wurde, dieses Thema. Und dann so schlecht angegangen und wurde. Und wie viele Staffeln es gibt? 120. Glaube, ja, also 11, 12, keine Ahnung. Glaubst du nicht immer noch? Ich weiß es nicht. Doch, das läuft sogar immer noch. Die sind immer noch bei der Comic-Con jedes Jahr. Also ich habe auch manchmal so zwei, drei Folgen gesehen, war auch so mittendrin. Das hat mich halt auch nicht so wirklich gepackt. Ich weiß nicht, ob daran lag, dass mir irgendwie ein Vorwissen gefehlt hat aus dem Piloten. Ich weiß nicht. Da ist das Vorwissen. Mutter wird vom Dämonen gefressen. Vater lässt die Kinder verwahrlosen im Prinzip, macht sie zu Dämonenjägersoldaten im geschmeidigen Alter von 6 und 7 Jahren oder so, verschwindet dann völlig und die Jungs sind jetzt auch Dämonenjäger. Mhm. Und dann gibt es halt pro Folge einen anderen Dämon, den sie jagen. Okay. Das ist alles. Kein Vorwissen nötig. Sie jagen Dämonen. Das wird tatsächlich, also am Anfang hat das durchaus funktioniert, so die erste Staffel, die ich ein bisschen. Hast du auch gesehen? Ja. Okay. Und es wird aber dann irgendwie wirklich immer absurder und dann werden so konstruierte Storyverläufe. Ist die Mutter gar nicht tot oder dann ist der Vater plötzlich da? Die Mutter ist nicht tot? Ja, haben die da irgendwie fest drauf. Also es wird dann so, ja, dann, jetzt gehe ich weiter. Und dann haben die plötzlich irgendwie einen Teufel, irgend so einen Deal, weil der eine ja eigentlich schon tot ist, der von den Brüdern. Ach ja? Also, welcher denn? Weiß ich nicht mehr. Spoiler. Ja, kein Spoiler. Oh mein Gott, jetzt lesen wir nicht weiter. Also es wird halt wirklich abenteuerlich, wo du dann irgendwann sagst, okay, es reicht jetzt. Okay. Aber apropos Dämonenjäger, es wird es demnächst geben, eine neue Serie, wo ich auch schon erst einen Trailer von gesehen habe, von dem Typen, der auch Misfits geschrieben hat. Ihr kennt Misfits? Ja. Misfits, quasi die britische Antwort auf Heroes und viel, viel besser als Heroes. Ich wollte gerade sagen, du meinst die britische, ne? Okay. Ja, wo ich Staffel 4 und 5 gesehen habe, weil ich fand sogar 3 war es für mich eigentlich auserzählt, weil da, also die sonst Charaktere aber dann dabei waren. Also gerade Nathan, der leider auf der Staffel 2 schon mehr dabei war, einfach ganz großartiger Charakter. Zumindest hat er eine neue Serie entwickelt und mitgeschrieben, die hat quasi auch quasi so seine, das heißt ganz viel Quasis, seine Variante sozusagen quasi, die seine Variante von Buffy zu sein scheint, wenn man so möchte. Also auch Mädels mit als Dämonenjäger oder Kreaturen, unnötige Kreaturenjäger. Und es sah sehr gut produziert aus, was ich im Trailer gesehen habe. Und hat übrigens auch eine britische Serie. Auch eine britische Serie, ja. Ich glaube, das ist ITV oder Channel 4. Ich glaube, Channel 4 ist es. Okay. Also privater britischer Sender. Wunderbar. Ja. Die Leute wissen nicht, dass ich gerade meinen Aschenbecher geholt habe und die Jungs gerade ganz blöde gucken. Ja. Ja. Aber weil du gerade, ich weiß nicht, hatten wir das Thema Sneak Preview schon oder hatten wir nur privat darüber gesprochen? Weil du es gerade erwähnt hast, machst du das noch? Gehst du noch Sneak Preview? Nee, wir haben das mal eine Zeit lang tatsächlich so richtig als festen Termin gehabt, so nach dem Motto immer Dienstag Sneak Preview im Passagekino. Ja. Das haben wir so 1,5 Jahre oder so gemacht. Gab auch mal eine Aussetzerwoche, wo wir dann das nicht gemacht haben, aus Gründen Krankheit, keine Ahnung. Mhm. Aber grundsätzlich haben wir das quasi fest als festen Termin gehabt. Und da haben wir dann immer die Sneak uns angeguckt. Und das ist ja so ein Programmkino so. Also das heißt, da laufen nicht die ganz großen Blockbuster, sondern eher so die etwas kleineren, stilleren Geschichten auch. Und da waren einige sehr schöne Überraschungen dabei. Insbesondere, wenn das Filme sind, wo du sagst, den hätte ich mir eigentlich so gar nicht angeguckt, weil du denkst so, oh nee. Hm. So, und dann sitzt du halt aber da und sagst so, und das hat dann irgendwie trotzdem so einen Reiz. Also da waren so ein paar Filme dabei, die ich echt gut fand und die ich, wo ich ehrlicherweise sagen muss, die hätte ich mir, glaube ich, nicht angeguckt, wenn ich nicht in dieser Sneak gewesen wäre. Ist auch irgendwie so, ist das auch so ein Stammpublikum, was irgendwie immer hingeht? Ja, da waren also auch so mit so Programmen davor quasi. Ich kenne das halt aus Hamburg irgendwie von den Sneak Previews, die es halt gibt. Ich kann es mal von denjenigen sprechen, die englische Filme zeigen, weil ich zumindest englischsprachige Filme auch nur auf Englisch gucke. Ja, stehe ich auch zu. Da sind auch so, die zeigen vorweg immer welche. Statt Werbung meistens so eine Mischung aus verschiedenen Trailern, wo die Leute dann auch schon wie wo so Running Gags bei sind, wo Leute dann auch wieder mitsprechen und Dinge schmeißen und so, keine Ahnung, es wirkt also sehr, sehr durchinszeniert, das Ganze. In der Passage war das immer so, dass sie, immer kann man nicht sagen, aber da gab es so eine Phase, da haben sie dann Kurzfilme gezeigt. Ja, so, das finde ich auch cool. Bis 10, 11 Minuten ungefähr. Mhm. Und dann eben danach den Hauptfilm erst sozusagen, ja. Und keine Werbung und halt tatsächlich so ein ausgesuchtes Publikum sozusagen, was eben dann den Kinobesuch auch ein bisschen angenehmer gemacht hat, weil du eben nicht dieses typische Blockbuster ich schmeiß mit Popcorn und rede die ganze Zeit Publikum sozusagen, was ich wirklich schrecklich finde, weil es einfach auch die Atmosphäre im Kino kaputt macht. Also für mich ja. Ja, das ist halt so, ja. Und das war halt da nicht so. Und das war tatsächlich schon so, dass ich sagen würde, da waren viele Gesichter, die man quasi immer wieder gesehen hat. Ne? Nicht jedes Mal die gleichen, aber wo du sagst, ah, okay, der ist schon ein paar Mal da gewesen und dann kommt er mal wieder nicht und dann kommt jemand anders und sagst, ja, man kennt sich dann sozusagen so ein bisschen. Ja? Aber es ist dann irgendwann eingeschlafen, weil, keine Ahnung, ein Pumpel hatte eine Freundin und dann ging das nicht mehr. Naja, es kommt immer eine Frau dazu. Schrecklich. Ja. Fürchterlich. Habe ich vom Cannes-Kino erzählt, dem kleinen Kino mit den 22 Plätzen? Nee. Herrlich. Ich kenne das, aber ja, ja, ne? Ich kenne das, ja. Ich habe da Hail Caesar jetzt das letzte Mal, also es war der letzte Film, den ich da gesehen habe. Und die haben also mit Hail Caesar eigentlich einen der erfolgreichsten Filme, die sie gerade in dem Programmkino gezeigt haben, ins kleinste Kino gepackt. Okay. Sodass tatsächlich freie Platzwahl, nicht nur Hauen und Stechen um die Tickets für diese Vorstellungen waren, also wirklich fast Boxkämpfe. Ich möchte Freitagabend bitte diesen Film sehen, was muss ich tun? Fast alles. Genauso freie Platzwahl stehen die Leute dann, das sind ja dann 22 Menschen, da kann man schon alleine einen Film wieder drüber drehen, wie diese 22 Menschen da in Schlange stehen, um die besten Plätze zu bekommen. Mhm. Es sind nur Zweier-Sitzbänke. Okay. Zu dritt ist man schon völlig aufgeschmissen. Ja. Man kann da nicht zu dritt reingehen, weil man dann irgendwie hintereinander, voreinander sitzt. Ist eh schon komisch. Alleine lernt man jemand anderen sehr gut kennen, weil man zu zweit auf so einer kleinen Bank sitzt. Und dann kamen da tatsächlich so ein paar Yuppies ein bisschen zu spät, laufen rein und es gab noch zwei freie Plätze. Erste Reihe links vorne und letzte Reihe rechts. Ja, ja. Und die ein riesen Palaver gemacht. Wie geht das denn? Wie kann denn das nur sein? Da, da, da. Bis die sich dann da hingesetzt haben, hat lange gedauert, aber ja, das war meine letzte schöne Programmkino-Geschichte. Sehr gut. Aber der Film ist auch super, ne? Hey, Lisa? Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich habe ihn auch nicht gesehen. Großer Schock, ernsthaft? Ich wollte ihn sehen, er lief tatsächlich nur sehr, sehr kurz. Er lief nur sehr kurz und ich bin im Moment auch tatsächlich, ich bin ja so kinofaul im Moment, deswegen habe ich das tatsächlich. Ich meine, das war Anfang des Jahres. Also ja, das war Ende. Oder Ende des Jahres, irgendwie so. Ich bin kinofaul. Du bist also seit einem Jahr kinofaul. Okay. So ungefähr, ja. Das machst du gar nicht hier. Ja, ich bin ja eigentlich falsch. Ich gehe jetzt. Also ich glaube, das Letzte, was ich im Kino gesehen habe, war, ich will jetzt echt nicht lügen, ich glaube, es war Star Wars. Also, du hast Captain America gesehen. Das war auch alle Filme. Stimmt, Captain America. Alle du hast recht. Das war danach. Ja, du hast recht, ja. Reiß dich mal zusammen. Jürgen, Mensch. Ja, Thema Sneak Preview, um es auch noch mal kurz aufzugreifen. Ich habe es nur fünfmal gemacht oder so. Und hab da und immer einen Film mit Michelle Pfeiffer bekommen. Nee, ja, so ähnlich. Das erste Mal, als ich das gemacht habe, ist auch schon mehrere Jahre her, war das irgendwie eine. Habe ich es auch schon mal erzählt? Also nicht, ich komme so vor. Nicht du wirst diese Geschichte schon mal jemandem erzählt haben, ja, aber nicht uns. Das ist ja halt die Frage. Ich weiß, das ist eine Geschichte, die ich schon so viel erzählt habe, dass ich mir als wenigstens erzählt habe. Ich hätte schon mein eigener Vater irgendwie die Geschichten dreimal erzählt. Und so, immer der gleichen Person, anstatt vielen Leuten. Zumindest war das eine Rom-Com mit James Caan und Bette Midler. Und ich will es nicht sagen, du hast sie uns erzählt, sogar im Podcast. Siehst du? Episode 0. Siehst du? Dann. Aber erzähl ruhig nochmal, Jürgen kann sich nicht erinnern. Ich kann mich nicht erinnern. Zumindest war dieser Film war weder rom noch komm. Und, der war nicht schlecht. Und ich war irgendwie mindestens 20 Jahre, wenn nicht sogar 30 Jahre zu jung für die Protagonisten. Also hat halt keinen Spaß gemacht. Herrlich. Und auch die anderen Filme, die da liefen, waren alles wieder so, nee, warum? Also unter anderem lief auch in einer dieser Sneak Preview, lief halt das Remake von Nightwatch. Ja. Von dem dänischen Film, der von dem eigenen Regisseur, Ole Bernsen, glaube ich, keine Ahnung. Zumindest hat er seinen eigenen Film davon ein Remake gemacht und ich kannte das dänische Original und das war dann einfach dann witzlos. Ja, auch wenn er mit Hugh McGregor und Nick Nolte einfach gut besetzt gewesen ist. Gut besetzt schon, aber der funktionierte halt im Original einfach besser. Das finde ich auch. Ja. Aber ich habe tatsächlich auch, ich war Anfang des Jahres, habe ich es mal wieder gemacht und so ganz spontan und dann lief ein Film, der mich auch dann positiv überrascht hat. Ein Film, den ich vor null kannte. Ja. Der, glaube ich, auch so regulär gar nicht im Kino gelaufen ist bei uns. Der aber auch, wenn man sich ein bisschen umschaut und rumliest, so in diesem ominösen Internet, auch so ein bisschen so als ein Geheimtipp gehandelt. Und der Film heißt der Film Dope. Und es geht so um ein paar. Noch nie gehört. Gehört hart davon. Afroamerikanische Jugendliche, die ja halt auch durch den Zufall an Drogen halt rankommen und jetzt versuchen die halt die zu verticken. Und das hört sich nach einem ganz furchtbaren Prämisse an, aber der Film ist ganz großartig umgesetzt, weil diese Jugendlichen, das sind halt so Nerd-Kids. So, und fantastisch gespielt, super Humor und macht einfach Spaß. Okay. Ja, also ich habe von dem Titel gehört tatsächlich, aber ohne jetzt wirklich was inhaltlich dazu sagen zu können. Insofern gut, dass du das jetzt für uns gesehen hast. Dann kann man sich den mal auf die Liste schreiben, die endlos lang ist. Aber ja, auf jeden Fall. Und zum Thema irgendwie Leute, die sich im Kino daneben benehmen. Da ist meine schlimmste Geschichte ist, ich war im Kino und habe mir Kevin and the Woods angeguckt, den ich auch sehr großartig finde, weil er schön viele Metaebenen hat zum Thema Horrorfilm. Aber auch ein bisschen was voraussetzt an Grundwissen, glaube ich, das funktioniert nicht besonders gut. Zumindest ich war mit einem Kumpel im Kino und es waren eh vielleicht, das war so ein Drittel besetzt, war so ein normaler, mittelgroßer Saal halt auch. Und irgendwo hinter uns rein waren irgendwie so ein paar, ich weiß nicht, ob es Jugendliche oder jugendlich gebliebene waren zumindest, irgendwie waren die ganz furchtbar anstrengend, haben immer an den falschen Stellen laut künstlich gelacht und haben eigentlich diesen Filmgenuss, und der Film ist ein Genuss anzusehen, erheblich gestört durch Fehlverhalten. Was sind Jugendliche für dich? Teenager. Teenager, okay. Ja, jetzt habe ich ein besseres Bild. Ja, also wenn also als Volljähriger bist du für mich kein Jugendlicher mehr. Okay. Gute Grenze. Ja, und da ich das nicht gesehen habe, kann ich halt schwer beurteilen, ob sie nun wie jung oder wie alt sie halt waren. Aber die haben sich einfach, ja, wie gesagt, laut rumgeschrien, immer so. Also gerade auch in Stellen, wo der Film auch ganz spannend war. Also dieses, du denkst so, also die sind auch gerade auf welchen Drogen irgendwie, oder das ist ja so klassisches Verhalten, davon abzulenken, dass sie sich eigentlich gerade irgendwie fürchten oder ja, so. Ja, ne? Das ist meine Vermutung. Und das war irgendwie so ungefähr von glaub, 4, 5 Leuten oder so, und das waren im Fall so, glaube ich, Jungs und Mädels so, und das war, glaube ich, hat sich auch dann einer von den Jungs, der dann so rumgeschrien hat. Ach. Und das war aber auch ganz, ganz furchtbar. Es war auch zu weit weg, dass man sich hätte nicht umdrehen können, sagen so, halt mal deine verdammte Fresse nochmal. Ja, ja, genau. Ja, zum Thema Horror fällt mir tatsächlich noch ein, das habe ich jetzt quasi unterschlagen. Mir fällt dir gerade der Titel nicht ein, wie hieß denn der noch? Ich glaube, Superstition ist der Originaltitel. Mit wem? Mit Tom Sizemore und wie heißt denn sie noch? Das spielt in diesem Museum, wo der eine Wissenschaftler verschwindet, der im brasilianischen Urwald war. Habt ihr nicht gesehen? Nee, sag mir gar nicht. Den habe ich mal in einer Spätvorstellung im Kino gesehen und ich war nicht alleine im Saal, aber keine Ahnung, eine Handvoll Menschen nur da drin. Und der war ja auch überraschend gruselig, hatte ich gar nicht so irgendwie. Gar nichts. Nee. Ich muss den deutschen Titel nochmal, der läuft auch. Dieser Film gerade wurde nie gedreht, du hast das alles nur geträumt. Nee, nee, hier voll Beeinflussung hier. Der deutsche Titel weiß ich nicht, kann ich ja gleich mal rauskriegen, vielleicht euch das sagen, vielleicht sagt euch das was. Also spielt in einem Museum und es geht um eine Ausstellung und die so Superstition, also halt Aberglauben, so auch mit indianischen Geschichten und so. Und da ist halt ein Wissenschaftler, der ist halt verschwunden. Mhm. Und dann sterben Menschen so ganz brutal, so mit abgehackten Köpfen und so. Und es ist alles ganz gruselig. Und alle denken aber, das ist irgendein verrückter Serienmörder, der durch die Stadt läuft, weil das ist in den USA ja durchaus üblich. Aber ist der Wissenschaftler? Da ist es dann halt sozusagen gruselig, monströs, sage ich jetzt mal so. Und es ist durchaus, also ich habe das Ding damals beim ersten Mal auch sehr gepackt, eben auch an die Situation, ne? Ziemlich allein im Kino. Es war schon so ein Film, den ich auch über den Punkt Grusel einhaken würde, sozusagen. Sneak Preview war niemals, bin ich ehrlich. Ich habe es 2, 3 Mal mitgenommen. Ich kann mich nicht mehr erinnern, welche Filme ich gesehen habe. Die können nicht so gut gewesen sein. Und ich habe das tatsächlich nicht mehr gemacht, weil ich gerne weiß, was ich gucke. Ich lasse mich ungern überraschen bei sowas. Weil ich bin nicht zu wählerisch, was Filme angeht, aber wenn die mich nicht treffen, damit bin ich raus. Also völlig raus. Und dann mache ich das auch nicht mehr. 3-mal nicht getroffen, mein Geschmack, raus. Tschüss. Ja. Also ich habe zum Glück, toi toi toi, also mal abgesehen von Sneak Preview, weil das ja eben einfach das Prinzip ist, du weißt es eben wirklich nicht, relativ gutes Händchen auch bei Filmen, von denen ich sage, ich weiß gar nicht so richtig, worum es geht, aber wir gucken uns den jetzt einfach an. Mhm. Da habe ich eigentlich immer einen Volltreffer gelandet, oder zumindest, das ist übrigens gerade auch eine sehr schöne leicht gruselige Situation, finde ich. Mit diesem Regen, ja, genau. Weiß nicht, ob man das jetzt hört, ehrlich gesagt, aber war gerade auch schon mein Gedanke so. Und jetzt, deswegen machen wir es uns ja auch mit Killer Pitch gerade gemütlich. Genau. Sehr gut. Wir trinken keine Gitarre, wir trinken Killer Pitch. Was die Sache nicht weniger gruselig macht. Genau. Nein. Was, und vor allem die Tür zum Raum steht so halb auf. Das sind hier auch ein bisschen gruselig. Ich wohne in einem Stadthaus von 1900, das wahrscheinlich auch sehr viel schon gesehen hat in seiner Geschichte. Und der Regen platscht hier gerade auf die Schrägfenster und oben auf das Glasdach. Also ihr müsst euch das so vorstellen, das wäre sozusagen das Haus, in dem German Horror Story gedreht wurde. Die schicke German Horror Story. Ja, genau. Ja. Richtig. Ja, hier sind auch Geister vieler Verstorbener wahrscheinlich in Berlin. Die sind in der Flasche Killepitch. Ich finde den gar nicht Jürgen, so schlimm. Jürgen schüttelt sich wegen Killepitch. Man muss den nippen. Hm? Man muss den nippen und darf den nicht so runterstürzen. Sonst wenn du nippen sagst, muss ich an den Nippi denken. Mhm. Auf Axel! Auf Axel. Axel. Ja. ja, also wie gesagt, beim Kino gehen in Filme, von denen ich nicht genau weiß, was eigentlich Sache ist, habe ich bisher ein ganz gutes Händchen gehabt. Schön. Interessanterweise fallen mir zwei Beispiele ein. Einmal vom Dusk Till Dawn, wo ich nur wusste, Tarantino, hier George Clooney, ja, irgendwie Horror, gehen wir rein, egal. Und beziehungsweise die Horror wussten wir ja gar nicht, sondern das war ja so Road Movie, so. Und wir sind da rein und dann fängt er ja auch relativ normal an. Dann kommt ja dieser Switch in den Film. Mhm. Und da sind Leute aus dem Kino gegangen und nicht wenige, die gesagt haben, nach dem Motto, was ist das denn für ein Scheiß? Und wir haben uns köstlich amüsiert und haben quasi auf dem Boden gelegen vor Lachen, weil wir das großartig fanden, wie dieser Switch in dem Film funktioniert hat. Und ein anderer Film, der ganz anders funktioniert, ist der mit, ich weiß gar nicht, wie heißt der denn noch, mit Michael Douglas. Spiel des Lebens oder so? The Game. The Game, genau. Von David Fincher, auch ein großartiger Film. Oh, genau, und da sind auch Leute nach, der fängt ja echt sehr zäh an. Ich glaube, so die ersten 20 Minuten sind so, da passiert einfach gar nichts irgendwie. Und da sind auch Leute gegangen und das war ein ziemlich volles, mittelgroßes Kino. Und du hast bestimmt so 20 oder 30 Leute rausgehen sehen, die also dann einfach gesagt haben, der Film ist doof, wir gehen jetzt. Und das fand ich deshalb eben so bemerkenswert, weil der Film ja wirklich dann richtig, richtig großartig wird. Ja. Und das waren sind so zwei Erlebnisse von mir, wo ich sage, ich habe den Film ja angeguckt, eben weil er gut besetzt war. Ich wusste, David Fincher ist, das passt auf jeden Fall, ohne genau zu wissen, worum es eigentlich geht, sozusagen. Und das hat wirklich ganz gut funktioniert. Jetzt zwei Filme, die ich im Kino gesehen habe, die ich tatsächlich ohne großartige Trailer vorher gesehen zu haben, gesehen habe, nur mit dem Hintergrund so, soll gut sein, beziehungsweise ist der neue Film von Regisseur XY. Das eine war halt The Usual Suspects, die üblichen Verdächtigen. Der im Kino, also ohne wenn du nichts weißt über den Film und den siehst, der ist einfach wow. Ja, ja. So, ich habe sogar vorher, ich meinte immer zu meinen zwei Kumpelmädchen reingegangen, so hier, er ist irgendwie keine Susi. Habe auch recht gehabt am Ende. Ja. Das war aber mehr so ein Gefühl, sage ich mal, ohne dass das wirklich vorerkannt zu haben in irgendeiner Form. Und das zweite war Scream, wo wir nur wussten, hey, neuer Wes Craven-Film, großer Erfolg in den USA irgendwie und lass mal reingehen. Und du siehst halt diesen Film und hast du diese Anfangssequenz mit Drew Barrymore und denkst so, alter Falter, was passiert da? Der Film wird ja ein bisschen leichter vom Ton her an einer Stelle so. Aber das war auch so ein Film, wo ich herausgegangen und dachte so, wow, ja, genau so. Okay. Ja, also den fand ich auch, zumindest den ersten Teil, der hat im Kino sehr gut funktioniert. Also den fand ich auch richtig großartig. Nicht so sehr gruselig halt, bis auf so ein paar Szenen, wo man schon mal so schreckhaft ist, aber der hat eben einfach dieses Horrorgenre nochmal so ein bisschen neu belebt, ne? Genau. Ja, ja, vor allem das irgendwie hip gemacht, ne? Das ist der erste wirklich statt Teenie-Komödie, Teenie-Gruselfilm gewesen, der einen aber durchaus auch dann etwas älter schon bekommen hat. Ja, Scream war in Ordnung, aber seid ihr denn mal gegangen im Kino? Ich war bei dieser einen Sneak Preview tatsächlich, ich bin nicht ganz gegangen, aber ich habe gerne mal zwischendurch mir eine kleine Aufzeit genommen, bin wieder rausgegangen, habe mir ein Getränk geholt und bin dann hoch auf die Toilette gegangen, wieder reingegangen und hatte nicht das Gefühl, dass ich irgendwas verpasst hätte. Also, okay. Kann mich nicht erinnern, dass ich mal ein Kino verlassen hätte, weil ich den Film wirklich ich fand. Ich war auch aus dem Wald bei Batman vs. Superman, weil ich kurz davor, aber ich dachte so, nee, das ziehst du jetzt durch. Niemals. Ich habe wie viele Minuten gebraucht? 5? Ich bin nicht aus dem Kino gegangen. Ich habe den hier bei Amazon geguckt. Ja. Aber ich habe dafür Geld bezahlt. Leihgebühr waren irgendwie 4,99 € oder so. Ja. Macht man dann mal, weil jeder gesagt hat, nee, schlechtester Film aller Zeiten. Wir hatten ja drüber geredet hier. Ich wollte den schlechtesten Film aller Zeiten sehen. Ich habe ihn gesehen und habe nach 5 Minuten ausgestellt. Ja, eigentlich hast du ihn genau bei mir nicht gesehen. Ich habe ihn nicht gesehen, richtig. Aber ich habe den etwas moppeligen Ben Affleck im zu engen Anzug durch Manhattan rennen sehen. Und das war alles, was ich brauchte. Er lässt 50 Leute liegen, die Hilfe brauchen, um diesen einen Typen hinten zu finden. Das ist völliger Schwachsinn. Ja, und muss seinen Leuten erzählen, übrigens, ihr solltet lieber dieses Hochhaus verlassen, denn links und rechts von herum irgendwie ist wie Feuer und Asche regnet. Wo auch denkt so, was für dumme Angestellte hat er bitte sehr. Naja, das sind ja die Angestellten und, von Ben Affleck, ne? Ja, aber trotzdem. Also ich meine, irgendwann denkt doch, sollte man denken, setzt sowas ein wie, ich möchte ganz gerne hier irgendwie lebend rauskommen. Ja. Und ich warte jetzt nicht darauf, dass mein Boss mir die Erlaubnis gibt, hier zu fliehen. Das wird Bruce Wayne schon verkraften, mich. Ich sage, ich wollte nicht mit seinem diesem Haus einstürzen. Ja, keine Ahnung, das ist sehr lustig. Ich habe mich lange mit Felix, dem Falks auf Twitter, über. Mein Avocado-Guru. Meine Avocado wächst. Das ist Trixie, wenn ich vorstellen darf. Ihr seht sie nicht. Trixie ist an Zahnstochern ins Wasserglas gehängt. Sie hat einen kleinen Avocado-Schniepel bekommen. Vielleicht ist es jetzt ein Junge geworden, ich weiß es nicht. Und oben kommen die ersten Triebe raus. Ja. Alles wegen Felix. Super. Felix. Vielen Dank, Felix. Immer. Und Felix meinte zu mir so, hey, so schlecht fand ich ihn gar nicht. Und dann habe ich ihm erzählt, was an dem Film alles scheiße ist. Und dann sagte er dann zu mir so, jetzt, wie du das sagst, ich glaube, ich muss ihn tatsächlich mal richtig gucken, weil ich habe ihn nur so halt nebenbei geguckt. Und ich dachte so, aha. Und ich hatte ihn davon überzeugt, sozusagen, dass der Film nicht so gut ist, wie ich in Erinnerung hatte. Vielleicht sollte ich es auch mal versuchen, mir diese Alter Edition angucken, so halb mit einem halben Auge nebenbei. Aber ich glaube, ich sollte das nicht tun. Aber eigentlich habe ich keine Lust, mir nochmal die 3,5 Stunden meines Lebens mit sowas zu machen. Ich würde sagen, deine Lebenszeit ist zu kostbar. Nutze sie anderweitig. Ja, könnte ich mir tatsächlich auch nochmal wie 2-mal Star Wars angucken oder irgendwie sowas. Gerne. Laura guckt. Ja. Kommt drauf an, welcher Teil. Ja, Lieblings-Star Wars-Teil, Jürgen. Ich glaube, das hatten wir auch schon mal, das Thema. Haben wir ja. Na gut. Wir wiederholen uns. Und das schon in Episode 2. In Episode 2, eigentlich 3. Ja. Aber Episode 2. Ja, bitte. Entschuldigung. Ja, ich kann es ja jetzt dann trotzdem nochmal sagen. Wahrscheinlich sage ich jetzt was anderes, weil ich mir immer gar nicht so sicher bin, welcher mein Lieblingsteil ist. Ich würde schon sagen, dass es tatsächlich Episode 6 ist. Return of the Jedi. Ja. Was macht den denn wesentlich besser? Ich sag ja, wahrscheinlich habe ich beim letzten Mal Episode 2 gesagt. Ich denke, Episode 2. Also 5. 5, Entschuldigung. Ja. Ja. Ich war gerade ein kleines bisschen entsetzt. Ja. Episode 2 ist doch der Schmusi. Aber das war ein Test, du hast gut aufgepasst. Ja. Also natürlich meine ich Episode 5. Es ist wahrscheinlich so Tagesform. Ich finde die einfach alle insgesamt großartig und ich würde sagen, 2 und 5 und 6 gefallen mir tatsächlich am besten. Ich finde den 6. deshalb gut, weil ich diese Szene auf dem Wüstenplaneten unglaublich gut finde und atmosphärisch stark finde. Also das hat mich sofort gepackt und hat auch ein paar schwache Momente der Film insgesamt, keine Frage. Aber er ist ja so ein bisschen düster auch irgendwie, finde ich. Und mir gefällt das sehr. Okay. Gehe ich mit. Generell würde ich noch eine neue Frage aufbringen. Ja. Gute Seite der Macht oder böse Seite der Macht? Sagen wir mal so, eigentlich die Gute. Ich bin immer für die Guten. Ja? Ja, war schon immer so. Aber, langweilig, ich weiß. Ja. Aber ich finde tatsächlich, selbst Also wenn man dieses Jedi-Ding tatsächlich mal aufdröselt, ist das schon eine ziemlich beknackte Religion. Ne? Ist wirklich eine ziemlich... Du darfst keine Gefühle haben, du darfst niemanden lieben. Das, ja. Das kennen wir auch aus anderen Situationen. Ja, und, also auch diese Einschränkungen, die dann da sind, also das ist schon so, wo ich denke, so, was für ein Scheiß. Ja. Ne? Genau, genau. Die Gabe ist eigentlich ein Fluch. Ja, genau. Und im Prinzip tatsächlich so eine Art Übermönch sozusagen, also ja, der eben wirklich sich allem entsagt, ja, und nur dieser Macht dient irgendwie, von der man aber gar nicht so richtig weiß. Also klar, die dienen sozusagen ihrem Orden und dem Guten so, ja, aber was bleibt dann eigentlich noch Gutes, wenn du nichts lieben darfst, wenn du nichts, keinen Genuss ausüben darfst? Das ist eine ganz wunderschöne, romantische Vorstellung vom Guten, so, ja, von Lebenswert. Ja. Das ist ja das Typische, du stellst dich in den Dienst dessen und trittst für dich persönlich zurück. Es geht eben nicht um den eigenen Genuss, sondern darum, dass eben das Gute gewahrt wird durch diese Menschen, die sich dafür einsetzen. Und das treffen wir auch in der Welt in hundertfacher Form. Bis hin zu plumpem Beispiel meinem Kumpel John, der nach Afghanistan ist und da gedient hat. Das ist im Prinzip auch das Gleiche. So, nachts in den Helikopter steigen, jemanden festnehmen und wieder zurückfliegen. Und dabei kann er jederzeit draufgehen. Und die Jedis können halt dabei noch Sachen bewegen. Ja. Und ja, aber das ist halt die Sache. Dadurch, dass die Sachen bewegen können und da diese Gabe irgendwie bemerkt haben bei sich, die Macht ist stark in ihnen. Ja, so ist das halt. Ich bin immer auf der bösen Seite, auf der dunklen Seite der Macht gewesen, weil mein Gott, ist Darth Vader mal wesentlich cooler als alle anderen zusammen. Der Aufzug, alles stimmt, die Melodie von ihm, das ist alles so toll. Also ich war immer auf der dunklen Seite. Anakin, so wie sie ihn danach porträtiert haben, schwierig, ja, weil er genau so ein Saftladen ist wie Obi-Wan. Da haben sich genau die beiden Richtigen getroffen. Sorry, ich bin kein Obi-Wan-Fan. Wir hatten das gestern schon, das Thema. Ja. Obi-Wan, Kenobi, wenn man seinen Weg verfolgt und quasi mit was... 4, 5, 6, 1, 2, 3, einmal, dann hätte man es klug geguckt. Nee, wenn man wirklich von Anfang an guckt. Wenn man mit Ewan McGregor anfängt. Yeah. Und dann durchguckt, wirklich von 1 bis 6, was ich getan habe. Der macht nichts richtig. Der macht wirklich nichts richtig. Kann sein, dass er ein wahnsinnig guter Jedi ist, weil er die ganzen Jedi-Scherzchen drauf hat, aber der ist nicht schlau. Gib mal ein Beispiel. Es ist schwierig, das zu sagen, aber es ist immer so dieses, geh rechts. Nein, sie hätten alle links gehen müssen. Immer. Jeder Zuschauer wusste, gehe nach links. Und Obi-Wan sagt, ich mache gerade so eine Jedi-Handbewegung dabei, geh nach rechts. Und das ist, wenn man es runterdröselt, wenn man sich die Sachen anguckt, dann sind es immer falsche Entscheidungen. Man hätte es immer. Es ist immer... falsch, auch der gesamte Umgang mit Anakin ist immer falsch gewesen. Immer. Ja, das stimmt. Und völliges Blindsein für die Gefahr, die dahinter steckt. Ein völliges Überrumpeltsein in dem Moment, wo dann doch eben die dunkle Seite siegt bei ihm. Das sind Sachen, ernsthaft? Kann man vielleicht auch sagen, also wenn wir uns auch alle einig sind, dass die Episode 1 bis 3 wirklich schwach sind, dass es aber doch auch Momente gibt, wo ich, wenn du das jetzt so siehst, oder wenn du das so sagst, dass dieser Tod von Qui-Gon Jinn und dieses, ja, okay, ich erziehe ihn jetzt weiter, dass er tatsächlich, ja, sagen wir mal, damit überfordert war oder ist. Das heißt also, dass der eigentliche Mentor ja eben stirbt sozusagen und dass Obi-Wan im Prinzip damit überfordert ist. Ich finde, es gibt so ein paar Szenen, wo das auch vielleicht wird zu früh in diese Rolle gedrängt. Das genau, also wo man vielleicht sogar sagen könnte, es wird auch bewusst so dargestellt. Ich will dir das jetzt gar nicht nehmen, deine Kritik sozusagen daran, aber vielleicht gehört das eben auch ein bisschen dazu. Kann gut sein, nur trotzdem muss man dann auch einfach sagen, dass Obi-Wan der ist, der das Imperium erst möglich macht in der Form. Weil er jeden gefragt hat, den er kannte und wir müssen diese Wege ja mit ihm gehen. Und er sagt, jedem, guck mal hier, kleiner Junge, was mache ich jetzt mit dem? Und alle sagen mal, nein, tu es nicht. Also jeder sagt ihm, wir sehen es nicht, es soll nicht passieren, es soll nicht passieren. Und er sagt, alles klar, ich bin dabei, der wird sowas von Jedi-Ritter. Und naja, deswegen. Wobei das hat ja tatsächlich, also diesen sich darüber hinwegzusetzen, hat ja Qui-Gon Jinn eigentlich schon in Episode 1 eingeschlagen. Ja, ja, ja. Ich meine schon. Also er hat sich sozusagen über diesen Rat, habe ich auch so, hinweggesetzt, der ja gesagt hat, nein, wir wollen ihn nicht zum Jedi machen. Und er hat das dann quasi trotzdem gemacht. Hat der das eingefädelt? Er hat das eingefädelt. Ich habe Episode 1 dreimal gesehen. Und wahrscheinlich zweimal und zu ich, viel. Und ich bilde mir jetzt ein, dass quasi Obi-Wan einfach gesagt hat, ich mache das, was mein Mentor, weil er sein Mentor war, gesagt hat und ziehe das durch sozusagen. Okay, dann danke für die Korrektur. Die beiden zusammen haben halt das Imperium möglich gemacht. So ist ich bleibe bei meiner Kritik. Ist ja auch gerechtfertigt. Aber das muss ich auch sagen, das sind ja auch solche Elemente, so funktioniert Filme ja auch, ne? Dadurch, dass meistens ein Charakter ständig mit falschen Entscheidungen macht, wenn man letztendlich möchte. Halt, ne? Ja, so wie waren. Ne? Ja, also wir können uns irgendwann nochmal hinsetzen und diese ganzen Filme im Marathon hintereinander gucken. Mit viel Kaffee. Weniger Killipit. Und ich werde jedes Mal mit dem Finger in die Wunde gehen und sagen, tada, schon wieder eine falsche Entscheidung. Wie kann man nur? Du kriegst so eine Tröte in die Hand. Ich krieg den Obi-Wan-Buzzer. Genau, der Obi-Wan-Buzzer, schön. Ja, ich will immer einen Killipit trinken. Nein, lieber nicht. Oh, nee, bitte nicht. Nein. Das machen wir nicht. High Rise, habt ihr High Rise gesehen? Nee, sag mir jetzt auf Anhieb nichts. Gibt es da noch einen deutschen Titel? Der hieß hier, glaube ich, auch so, oder? High Rise? Sag mir jetzt schon teilweise auch nichts. Das ist der letzte Kinofilm mit Tom Hiddleston gewesen. Der war im Sommer im Kino. Und das ist so eine Zukunftsdystopie, die da gezeichnet wird. Ah, ist der von Ben Wheatley? Das kann sein, das weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Aber das ist so eine Zukunftsdystopie. Und ich warte darauf, dass irgendjemand diesen Film mal gesehen hat. Weil das... Eigentlich stimmt alles, die Ästhetik ist ganz wunderbar. Mhm. Es geht halt darum, dass man sich in so einem Gesellschaftsgebäude hocharbeitet oder so. Ja. Deswegen High Rise. Und die Bilder sind wunderschön gewesen im Trailer. Sehr gut besetzt, aber es hat mich nicht so weit gekriegt, dass ich wirklich ins Kino gegangen bin dafür. Da habe ich tatsächlich den Trailer von gesehen. Mhm. Und ich bin mir nicht sicher, ob der überhaupt großartig in Hamburg im Kino gelaufen ist. Oder sagen wir mal, ich sage da gar nichts, muss ich ganz ehrlich sagen. Der lief hier im Kampfkino, mehr weiß ich nicht. Ja. Ja. Gut, okay, dann kriege ich hier auch vielleicht irgendwo rein. Der Lord in 2007 Titel Hochhaus auf Deutsch erschienen. Also der Film hat tatsächlich in Deutschland auch Heimweiß jetzt, der jetzt erschienen ist. Basiert halt aber auf dem Roman Heimweiß. Der 82 unter dem Titel Der Block und 92 unter dem Titel Der Hochhaus auf Deutsch erschienen. Also das Buch. Hm. Naja, nee, heißt jedenfalls High Rise. Okay. Das meine ich nämlich. Jetzt muss ich an H-Blocks denken. Rise High. Oh, ich schütte mal. Aber nee, ist tatsächlich mir leider durchgegangen. Habe ich was wieder meine Einschätzung, dass ich irgendwie Kino-faul bin, unterstreicht. Fußballfaul, Kinofaul. Ja, faul. Laura ist schuld. Laura ist nein. Ins Kino. Oh. Ja, ich bin schuld. Weitere Themen? Ich wollte noch eigentlich wollte ich es einmal ganz am Anfang machen. Das war jetzt irgendwie irgendwann mittendrin oder am Ende. Mal sehen, wenn wir noch rumlabern. Noch einen Nachtrag zur Kettensäge bringen. Und zwar haben wir über Zombie-Serien gesprochen. Und in sämtlichen Vorgesprächen habe ich über eine Serie erwähnt, die ich persönlich sehr toll fand und sehr gelungen fand, sehr kurzweilig fand. Und habe dann komplett vergessen, in der Folge auch einzugehen mit der Serie Dead Set. Geschrieben von Charlie Brooker, der meisten Leuten wahrscheinlich dafür bekannt ist, dass er die Black Mirror-Sachen schreibt. Und Dead Set spielt, ist eine Miniserie, hat so 5 Folgen. Ich glaube, die erste Pilot ist, glaube ich, eine Dreiviertelstunde lang, die anderen Folgen ist eine knappe halbe Stunde lang. Spielt größtenteils im Big Brother House in England. Und zwar haben sie das Ganze auch im Original Big Brother House gedreht. Und dann auch mit Davina McCall, die Moderatorin von Big Brother ist in UK, hat auch da auch quasi sich selbst gespielt. Und es geht darum, dass da halt, ne, es bricht die Zombie-Apokalypse aus irgendwie und die Leute im Big Brother House kriegen nichts davon mit. So, und bis dann die Zombies dann immer noch bei ihnen halt ankommen. Sehr kurzweilig, hat teilweise wirklich sehr krasse Gore-Effekte. Ja. Also sehr beeindruckend, dass es das so im Fernsehen gelaufen ist da drüben. Kommt gut auf den Punkt, wie ich finde. Und ist durchaus eine sehr sehenswerte Zombie-Miniserie. Schön. Dead Set. Kommt auch auf die Liste. Kommt auf die Liste, richtig. Was ist der nächste Film auf der Liste bei euch? Ich habe, glaube ich, also für mich ganz klar, wo ich mich drauf freue, ist Rogue One. Ja. Das ist ja noch ein bisschen hin, auch wenn es nicht mehr so weit ist, aber vielleicht ergibt sich vorher nochmal die Gelegenheit, das eine oder andere im Kino mitzunehmen. Aber so. Generell auch nachgucken jetzt. Ach so. Also ja, die schlechtesten Filme aller Zeiten muss ich ja theoretisch auch mal versuchen. Aber hast du den auch nie gesehen? Ich habe den noch nicht gesehen. Ach so. Ja, also der Reiz, den jetzt zu gucken, ist, der war eh nicht so wahnsinnig groß, weil ich auch nicht so viel davon halte, dass Ben Affleck Batman ist. Diese Szene, wie der pummelig im zu engen Anzug durch Manhattan läuft, nein, ja, das so, ist nicht. Und ich bin halt ein sehr, sehr großer Nolan-Batman-Fan, weil ich einfach dieses Setting unglaublich gut und für mich so authentisch finde. Und deswegen tue ich mich schwer, jetzt einen anderen Batman zu akzeptieren, der dann auch noch Ben Affleck ist. Obwohl ich ihn, er hat sich ein bisschen rehabilitiert durch zwei Filme, die er zuletzt gemacht hat. Gone Girl und halt Argo? The Town. The Town. Den fand ich auch in beiden so, ja. Genau, den fand ich zumindest echt solide. Also kann ich ihn zu lang, aber ja. Ja, aber solide. Ja. Und aber trotzdem ist er für mich nicht Batman. Also Batman ist für mich eigentlich quasi abgefrühstückt. Das kann vielleicht in 20 Jahren nochmal jemand versuchen, das anders aufzuziehen. Aber wenn Affleck durch ist, dann setzen die Brad Pitt rein in die Rolle. Okay, dann halt ohne mich. Aber dann weiß man auch, dass man endgültig nichts mehr einfällt. Ja, genau. Also, und das sind dann ja diese Geschichten, also irgendwie der weiß ich nicht, wie viel der Reboot von Spider-Man und von Hulk, wo du dann irgendwann sagst, so, irgendwann hört es halt auf. So. Bei mir ist es halt so, dass ich habe auch gerade einen kleinen Blogbeitrag gepostet. Es gibt eine Aktion, die nennt sich Horror-Oktober von Cinecouch ins Leben gerufen oder ins Unleben gerufen. Habe ich letztes Jahr schon mitgemacht. Es geht darum, das ist so eine Blogparade, dass man während des Oktobers, also quasi vom 1. Oktober bis einschließlich Halloween, 13 Filme, Horrorfilme gucken soll und die quasi kurz beschreiben soll, keine Mini-Rezensionen zu schreiben soll, also Erfahrungsbericht. Und da habe ich eine Liste mit 13 Filmen, die jetzt nächstes Mal halt anstehen zu gucken. Unter anderem halt, jetzt The Witch habe ich jetzt schon gesehen, damit habe ich es mal einfach gemacht. Aber da sind auch ein paar Sachen dabei, wie zum Beispiel das Original von The Omen, was ich vor vielen, vielen, vielen Jahren immer mal im Fernsehen gesehen habe, aber ich keine Erinnerung mehr daran habe. Das will ich jetzt nochmal gucken. Dann mit China General, mit Surprise will ich ganz gerne gucken, also auch aus den 60er Jahren. Da ist drauf der zweite Teil von Dead Snow, den ich noch nicht kenne. Der erste Teil hat nämlich sehr viel Spaß gehabt, weil der Nazi-Zombies. Großartige Horror-Komödie, wenn man eigentlich möchte. Du hast ja sehr viele komödiantische Elemente. Was ist noch mit dabei? Keine Ahnung, Kies und Kopf, auch alles zusammen. Sinister. Mit Ethan Hawke, ist so 4-5 Jahre alt, der galt damit auch als ein sehr, sehr beeindruckender, sehr, sehr stimmiger Horrorfilm. Peeping Tom mit Karl-Heinz Böhm, auch ein Film, den ich nie gesehen habe, der auch als ein ganz großer Klassiker gilt. Und noch ein paar andere Sachen dabei, also 13 Filme. Die ich jetzt in den nächsten Tagen auf mich warten. Schön. Mir ist gerade eingefallen, The Village. Habt ihr The Village gesehen mit Joaquin Phoenix? Ja. Den fand ich so saugruselig. Oh mein Gott, diese Viecher, wir alle wussten, das sind keine großen Viecher, die da finden. Spoiler, okay. Also ich fand ihn auch sehr großartig. Der ist ja so ziemlich abgekanntet worden von allen Leuten, die ich kenne. Und ja, hier, M. Night Shyamalan, das ist doch alles scheiße und so. Und ich fand den halt auch, ich fand ihn jetzt nicht so sehr gruselig, schon auch ein bisschen. Ich fand im Nachhinein auch diesen Switch so geil, dass die, ich weiß nicht, ob ich das jetzt spoiler, aber glaube ich, kann ich ruhig machen. Der ist so viele hundert Jahre alt. Ja, wir können dieses, also dieses Setting ist ja, das sind Leute, die irgendwie im 19. Jahrhundert leben. Ja. Und du denkst halt, die leben auch im 19. Jahrhundert. Ja. Und dann eben dieses Bedrohungsszenario, in dem Wald leben irgendwelche Monster und deswegen dürft ihr da nicht rein. So. Mhm. Und dann sieht man auch diese Monster und man weiß nicht so genau, ist das jetzt ein Monster oder was ist das eigentlich? Mhm. Und man hat so Zweifel dran, aber man ist sich auch nicht so sicher. Also ich hatte Zweifel und fand die trotzdem saugruselig. So, genau. Ja. Und dann, aber der Turn ist ja eigentlich, die sind ja gar nicht im 19. Jahrhundert, sondern die leben jetzt und sind eine zurückgezogene Sekte, sag ich jetzt mal so, die da leben und eigentlich im Jetztleben umzäunt und eigentlich geschützt werden sollen vor der bösen Welt, in der wir leben, diese ganzen Verführungsszenarien, ja. Alkohol, Sex, Drogen und so weiter und so fort. Also die ja. Schattenseiten der Gesellschaft, die wir ja durchaus haben. Wir haben alles am Tisch davon. So, genau. Und das war für mich total der Switch, wo ich dachte, hey, wie geil ist das denn? So, weil ich das überhaupt nicht geahnt habe. Ja. Also dass diese, also eigentlich geht es gar nicht um die Monster, finde ich, ja. Am Ende, sondern es geht um diese, ich will jetzt nicht Gesellschaftskritik sagen, aber aufzuzeigen, dass es eben diese Leute gibt, die es ja auch tatsächlich gibt. Also vielleicht nicht extrem so, wenn du, keine Ahnung, Richtung Amish People guckst zum Beispiel, sehe ich da Parallelen. Ach du, Mormonen, die immer noch 12-jährige Mädchen verheiraten. Ja, oder so, genau. Ne? Und das fand ich halt aber, das fand ich super spannend. Also das hat er eigentlich, finde ich, richtig gut gemacht. Nicht alle Mormonen, Entschuldigung. Nein, natürlich nicht, aber nicht gesagt werden, mich, dass es nicht alle Mormonen. Ja, klar. Mich hat der Film tatsächlich auch sehr begeistert und er hat auch viel Mist danach gemacht und auch davor. Aber er hat auch ein paar Filme gemacht, die ich echt zumindest richtungsweisend finde oder zumindest gute Unterhaltung. Weil davor war ja nur Sixth Sense und Unbreakable, oder? Unbreakable fand ich zum Beispiel auch relativ gut. Ja, auch. Also, und ich fand es auch, also mir geht es auch so, dass ich denke, so The Village ist jetzt nicht so schlecht, wie in alle anderen ja, genau. So. Auch hier dann ein Fall von, er ist irgendwie zu lang. Er hätte so als eine Stunde Fernsehfilm, glaube ich, wirkungsvoller gewesen, anstatt so auf 90 Minuten ausgedröselt. Ja. Und dann war der Zwang von Shyamalan, dass er sich selber immer noch irgendwie an die Position selber einbringen muss. Also für mich war ja eher so, dass halt The Village war dann so der Bruch. Also The Happening hab ich zum Beispiel auch nie gesehen, aber ja, der war blöd. Nach allem, was man weiß, denke ich so, das muss echt bescheuert werden. Ja, der war wirklich blöd. Und Lady in the Water irgendwie hat genauso. Den habe ich, glaube ich, nicht gesehen. Ach doch, das ist, ja doch. Ja, der ist eher so. Ja, nee, aber das ist, ist eher so Märchen. Märchenhaft eher. Also zu Lady in the Water kann ich nur empfehlen, sich einmal die Cinema Sins dazu anzugucken. Okay. Weil da ziemlich auch ziemlich gut entlarvt wird, worum es da auch geht. Also, ja. Also insgesamt. Ein Abrechnen, natürlich Abrechnen von Scheinbar mit seinen Kritikern und so. Und das ist dann nur peinlich. Ja, okay. Hochgradig peinlich. Ja. Okay. Also ich finde, insgesamt hat er ein durchaus brauchbares Filmwerk hinterlassen, auch wenn da ein paar Aussetzer dabei sind, wie The Happening, die ich einfach dämlich finde. Der ist völlig unglaubwürdig. Die Story passt nicht, die Besetzung ist wirklich doof. Also der ist wirklich, den hätte er sich sparen können, muss man ehrlich sagen. Aber eben, ich befinde selbst hier mit Mel Gibson, mit den Außerirdischen. Ah, ja, Science, der größte Film aller Zeiten. Das weiß ich nicht, aber ich fand ihn durchaus, der hat sogar Gruselmomente und er hat eben dann dieses Meta-Ding irgendwie hau ihn weg und so. Also ich fand ihn gut. So. Ich habe selten mit jemandem so in einem Raum mit einem Baseballschläger in der Hand gestanden, wie mit Joaquin Phoenix in der letzten Szene. Aber Joaquin Phoenix ist aber auch großartig. Ja. Mit dem Aluhut im Schrank. Es gibt niemanden, der das hätte besser machen können als Joaquin Phoenix. Und die Frage, hat er die Aluhüte erfunden? Oder gab es das vorher schon? Das ist eine gute Frage, in der Tat. Ja, Chips Cola. Ich habe gewonnen. Man sagt Chips Cola, wenn man was gleichzeitig sagt. Da muss der andere Chips Cola ausgeben. Ah, okay. Nee, das mache ich. Ich weiß nur, dass die Chips sind dann von dir, aber ist okay. Ich kenne nur den Spruch, dass man quasi zusammen ein Jahr länger miteinander wie Freund ist, sozusagen. Achso, ja, okay. Zusammen ein Jahr länger. Ja? Das war mir besonders toll. Ich kann mir das machen. War mir besonders toll, wenn meine Ex und ich und gleichzeitig ich liebe dich gesagt haben. Also, oh! Ja. Nicht oft gesagt. Nicht oft. Nein, das kam häufiger vor, als wir zusammen waren. Ne? Okay. Das ist ja süß. Mythos. Dürfen wir trotzdem auf die Aluhüte zurückkommen? Ja, weil das eine großartige These ist. Hat Joaquin Phoenix den ersten Aluhut getragen? Ich weiß es nicht. Aber es war uns so präsent, oder? Wir wussten ja auch, was damit anzufangen. Es ist halt immer, wenn irgendwie von Aluhüten oder Aluträgern die Rede ist, jeder hat ja so ein Bild davon im Kopf sozusagen, wie so ein Mensch aussieht. Ich muss immer mal an Tolkien, Phoenix und Science denken. Das ist ja echt eine interessante These. Der Film ist ja auch echt schon ein bisschen älter. Der ist von wann? Ende der 90er? Nee, 2003. Okay. Hätte ich jetzt gesagt. Guck mal nach. Jürgen, frag mal dein schlaues Telefon. Genau, frag mal Dr. Google. Nein, das war ein ganz fantastisches. Dr. Google? Bei mir ist es immer Tante Google. Das ist schön. Dr. klingt aber noch deutlich akademischer, finde ich. Ja. Dr. Google. Ja. Alleine schon, weil man irgendwas. Ach, oh Doktor. Oh mein Gott, Dr. Strange. Oh mein Gott. Das ist so gut. Ich muss immer, wenn ich den Trailer habe, zwar dreimal gesehen irgendwie, und ich muss immer an Inception denken. Ja, gut, das sind ja auch Parallelen, ne? Also, aber. Das sieht großartig aus. Jetzt haben wir noch Feuerwerke im Hintergrund. Ja, es wird leider Dr. Strange gefeiert draußen. Genau. Im Regen. Ja, komisch. Warum auch immer. Wer weiß, was passiert. Nein, Dr. Strange wird ganz, ganz großartig. Ich hoffe, sie kriegen es hin, die Charaktere, die Schauspieler in den Charakteren, die Bildgewalt unter einen Hut zu bekommen. Das könnte fast zu überladen werden. Das ist meine Befürchtung. Dass sich Tilda und Cumberbatch abarbeiten an allem, was ihnen halt diese Vorlage gibt. Und es ist zu vieles. Spielt Mads Mikkelsen nicht auch noch den Bösen? Kann sein. Ich meine, Mads Mikkelsen ist auch noch der Gegenspieler. Das ist fast zu viel für meine Begriffe. So, da wird irgendjemand drunter leiden und ich fürchte, Cumberbatch ist das schwächste Glied in der Kette. Lassen wir uns überraschen. Auf jeden Fall sieht das bisher sehr, sehr gut aus. Ich freue mich da drauf. Ja. Aber noch ein Film, auf den ich mich freue, der ja auch jetzt, kommt der dieses Jahr noch? Ja, ne? Welcher denn? Dr. Strange. Dr. Strange ist am 26. November. Ja, okay. Also dann habe ich schon zwei Filme, die ich sozusagen dieses Jahr noch sehen muss eigentlich. Der ist eigentlich auch eine Liste, weil ich auch dann interessiert bin. Weil ich auch glaube, dass der wahrscheinlich irgendwie im Kino besser wirkt als zu Hause vom Fernsehen. Ja. Also es sei denn, hat ein Heimkino irgendwie mit großer Leinwand. Ja, aber selbst dann. Wir sind nicht alle Domi-Pops. Nee. aber wir gucken das einfach bei ihm. Toller Keller. Also ich hab mal dann im Kino-Keller habe den Lego-Movie gesehen und Dominik und ich haben dann noch Tage später Everything is Awesome gesehen. Der Lego-Film, ein ganz, ganz fabelhafter, bezaubernder, wunderbarer Film. Denkt man gar nicht, ne? Nee. Und es sieht echt super aus. Science ist übrigens von 2002. Zack. Okay. Dr. Strange, stimme ich auch mal sehr gespannt drauf. Ich muss halt, wie gesagt, immer ein bisschen an Inception denken, weil das schon sehr ähnliche Effekte sind. Ja. Aber wahrscheinlich hat Inception die Effekte daraus Dr. Strange erst möglich gemacht. Genau. Und ich möchte sogar sagen, ich bin eher mittlerweile auch wirklich ein großer Fan von Tilda Swinton, die einfach fantastisch ist. Also wenn man auch diese Bandbreite, die sie hat, und diese Stimme, ich freue mich, eine fantastische Stimme. Ich habe gerade letztens Only Lovers Left Alive gesehen, wo sie jetzt am liebsten zusammen spielt. Ja, Laura? Ja. Das ist ein so schöner Film. Das ist ein so schöner, bezaubernder Film. Es gibt wenige Filme, die einen so mitnehmen in eine recht langsame Geschichte, in eine ideenreiche Geschichte. Also, eigentlich eine Erzählungsstruktur, ein klassischer Dynamisch. Und es ist dieser Film ist so schön gewesen, dass ich ihn extra nur einmal geguckt habe, um dieses eine Guckerlebnis nicht zu verlieren. Ja. Wenn ich dran denke. Passiert selten. Aber der ist einfach wunderbar. Und ohne Tilda hätte dieser Film nicht funktioniert, glaube ich. In der Form, wie er da jetzt ist. Und das ist wunderschön. Wunderschöner Film. So viel Jürgen weiß, glaube ich, nicht, worüber wir reden. Nicht so ganz, aber nee. Only Lovers Left Alive. Der sagt mir zwar was, aber ich kann das gerade nicht. Tilda und Tom Hiddleston spielen ein Vampirpaar, das seit mehreren hundert Jahren verheiratet ist und sie lieben sich noch immer, sie können aber nicht am gleichen Ort leben. Und Tilda lebt in einem orientalischen Umfeld, ich weiß nicht mehr genau wo. In Algeria, glaube ich. Ja, okay, das weiß ich jetzt nicht mehr. Er wohnt in Detroit und spielt aber jetzt. Spielt jetzt in der Echtzeit. Und es sind die ganzen hübschen Details, also nicht nur, dass sie zu den kultivierten Vampiren gehören, die eben nicht Menschen aussaugen oder so, sondern er geht als Dr. Faustus. Ja, das ist auch sehr geil. Wunderschön. Als Dr. Faustus, als Arzt verkleidet ins Krankenhaus und klaut die Blutkonserven. Sie hat ihren Dealer, glaube ich, der sie mit, das Blut-Eis gibt es dann erst in Detroit, glaube ich. Ja, ja, genau, weil das ist halt quasi ihr auch mit Vampir-Mentor, was auch immer, ja. Wieder gespielt von John Hurt. Ja, auch wunderbar, genau. Großartig. Ist auch mal ein Hochgenuss, den Mann zu sehen. Und es ist einfach so, wenn die halt das Blut zu sich nehmen, auch nur so kleinen Dosen, es ist halt quasi wie Heroin, so die, ja, Auswirkungen halt. Die sind halt einfach high berauscht und, ja, von dem Blut. Ja, und das ist großartig zu sehen, wie die sich dann bewegen. Auch die eine, für mich die schönste Episode ist, wie die im Auto durch Detroit fahren, ja, und dann kurz angehalten wird und gesagt wird, das ist das Haus, in dem Jack White geboren wurde, ja, glaube ich. Ne? Das ist einfach wunderbar. Ja, da wohnt er irgendwie so. Ja, ja. Und und es geht halt darum, dass halt die, sie natürlich auch auf, ich will gar nicht zu viel verraten, was dann in der Story noch kommt. Genau, also er ist Musiker. Und sie muss Bücher um sich haben die ganze Zeit, was auch so schön ist. Sie packt ihren Koffer, um ihn wieder zu sehen, und sie packt nur Bücher in ihren Koffer. Und das ist, ja, das ist alles richtig schön. Ist jetzt auf meiner Liste. Gut, schau ihn dir an, nimm dir Zeit für den Film. Das ist nicht so ein Film, den man abends nochmal so guckt. Nee, aber das hört sich nicht so an, genau. Genau, das ist einer mit einem guten Rotwein. Ja, den nimmt man wirklich auf sich wirken lassen. Klingt für mich eher nach einem Sonntagnachmittag oder so. Ja. Das ist ein richtig schöner Herbstfilm eigentlich. Ja, ja. Die Guckempfehlung. Zum Glück ist ja morgen Sonntag. So ein Glück, richtig. Yay. Yeah. Genau. Übrigens, das Film fand ich auch ganz, ganz hervorragend. Auch wieder ein bisschen so Bogen zu dem Thema, also sind wir ja immer mit drin, Thema Horror ist auch heute irgendwie so da. Ja, durch, wieder roter Faden irgendwie. We Need to Talk About Kevin. Habt ihr den gesehen? Mit dem Titel sagt mir das jetzt gerade nichts. Ist so ein Film, den guckt man einmal und dann willst du ihn eigentlich nicht noch zweites Mal sehen. Von wann? Der ist auch so 5, 6 Jahre alt, würde ich sagen. Das war, ich glaube, dass der ist daran gescheitert. Ich habe die ganze Tilda-Filmografie natürlich auch mal durchgeguckt, ja, aber ich glaube, das könnte die Zeit gewesen sein, wo ich das gerade gemacht habe. Und dann war der noch nicht draußen oder das so. Weil ich kenne den Titel irgendwo her. Worum geht es da genau? Es geht eigentlich darum, sie ist jemand, der sehr gerne sehr frei lebt, ist irgendwie dann auch eine Beziehung mit ihrem Mann gespielt von John C. Reilly, der da mal keine Humorrolle hat. Mhm. Sondern eine ernsthafte Rolle spielt und sonst 5 Jahre alt. Sonst bin ich kein großer Fan von ihm, weil sein Humor ist nicht meiner. Aber da spielt er ihn sehr, sehr gut und sie wird dann schwanger und kriegt ein Kind. Und dieses Kind ist einfach, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, es ist halt Anführungszeichen böse sozusagen. Also sie kommt halt mit dem Kind nicht zurecht, das Kind kommt mit ihr nicht zurecht, das Kind ständig halt die Dinge an und das ist so diese, wenn halt auch Frauen so quasi ungewollt Mutter werden, dieses Kind irgendwie auch so ein bisschen ablehnen, aber irgendwie ein Schwangerschaftsabbruch oder Adoption kommt irgendwie auch nicht in Frage und ich kann es ganz schnell beschreiben, also es ist ein Film, den man auf sich auch wirken lassen muss. Aber es ist halt ein Film, wo man hinterher denkt so, Schluck. Irgendwie, ich muss jetzt irgendwie gucken, läuft gerade irgendwo, habe ich noch eine schöne Komödie, die ich nochmal sehen möchte. Weil der schon nachhaltig wie hängen bleibt bei einem. Ja. Ist halt so, als ich erstmal Fight Club gesehen habe, habe ich mich hinterher selber wie durchgeprügelt gefühlt und wollte für etwa 2 bis 3 Jahre lang nicht mehr wieder sehen. Und wieder habe ich ihn schon öfters gesehen, weil ich Fight Club auch einen echt guten Film. Weil ich finde auch, dass er eine sehr gute Umsetzung des Romans ist von Chuck Palahniuk. Aber so wie Dr. Talk About Kevin ist da auch, gibt so eine ähnliche Richtung. Aber auch die Richtung, wo ich noch weiß, ich glaube nicht, dass ich den vielleicht irgendwie nochmal sehen möchte unbedingt. Weil er schon teilweise einfach schwer erträglich ist. Also immer so Filme so mit Kindern, die so aus der Art schlagen und irgendwie, das ist immer ein bisschen schwierig. Das stimmt. Basketball Diaries. Ja, ist aber ein guter Film. Leo, da merkt man schon, der hat schon sehr früh, sehr viel drauf gehabt. Gilbert Gray. Punkt. Ja. Genau. Leonardo. Schön. Kein Widerspruch meinerseits. Gut. Okay. Ich hatte gerade noch. Nee, ist wieder weg. Ich hatte gerade die ganze Zeit einen Film, den ich noch dagegen werfen wollte. Tilda Swinton? Oder? Nee, nicht mit Tilda. Achso, ich wollte zu Boyhood, aber Boyhood ist jetzt zu blöd, das Thema. Haben wir über Raw geredet? Nee, Raw? Ja, haben wir nicht? Oh mein Gott. Das ist auch gut aus, möchtest. Es ist ein Film von 1982, glaube ich, der verschrien ist als das teuerste Heimvideo, das jemals gedreht wurde. Der hat in der Umsetzung damals 17 Millionen gekostet. Die junge Melanie Griffith, damals noch niemand, spielt darin mit. Und es ist das Experiment gewesen, was wahrscheinlich mit viel Drogen in den 70ern geboren wurde, diese Idee. Wir haben hier einen Stamm von teilweise Laienschauspielern, die wir in ein Haus stecken mit 30 Großkatzen. Raw. Es geht tatsächlich darum, dass Löwen und Tiger, die aber nicht gezähmt waren, sondern an Menschen gewöhnt waren, aber immer noch Wildtiere waren, in dieser Story Teil dessen sind. Die leben in diesem Haus dann zusammen mit diesem Schauspieler. Der Regisseur hat sogar seine beiden Söhne auf die Katzen losgelassen. Mhm. Und Melody Griffiths zum Beispiel musste mit an die 80 Stiche, glaube ich, genäht werden, weil halt auch mal so ein Löwe Nein gesagt hat zu Dingen. Es gab laufend Knochenbrüche, alles Mögliche. Viele Verletzungen, zum Glück kein Todesopfer am Set. Und der hat bis heute 2 Millionen eingespielt, dieser Film. Und ich habe den tatsächlich jetzt in der letzten Staffel von The Good Wife gesehen, weil die den in dieser Staffel The Good Wife gesehen haben. Und ich dachte, nein, das wäre vielleicht eine großartige Folge geworden in einer nicht so großartigen Serie. Eine Serie, wo über mehrere Folgen hinweg ein ganzer kompletter Film gezeigt wird. Das wäre großartig, oder? Also dieses Film im Film finde ich sowieso immer toll. Und deswegen hatte mich das auch direkt gekriegt, dass halt diese recht oberflächlichen Charaktere, die da nun mal sind in The Good Wife, sich dann über diesen Film unterhalten. Und ich habe ihn noch nicht gesehen. Aber es gibt ihn nicht bei Amazon Prime, es gibt ihn da nicht mal zu kaufen. Davon gehört, die Blu-ray kostet nur 5 Euro oder so. Mir hätte zu sagen, aber war es nicht sogar auch Melanie Griffith, die auch im Elternhaus mit einem Löwen beim Tiger aufgewachsen ist? Das führt zu einem. Also die Mutter spielt auch mit in dem Film. Von Melanie Griffith. Vielleicht war das so der Tiger-Club L.A. oder so, der sich da hingesetzt hat, keine Ahnung. Aber die war das und die leitet auch heute noch einen sehr, sehr spendablen Fonds irgendwie für Großkatzen. Also bis heute auch der Löwe, der sie gebissen hat, hat sie nicht davon abgebracht irgendwie. Ja. Wahnsinn, aber das muss man sich mal vorstellen. Ist das nicht mehr denkbar. Nee, Versicherungen würden Amok laufen, Filmproduzenten würden Amok laufen. Angelina würde sagen, ich bin dabei, Freund. Der Tierschutz auch wahrscheinlich. Ja, der sowieso. Mhm. Wahrscheinlich würde genau der halt sagen, so, nee Leute, ist nicht. Ja. Macht das schön mit CGI. Genau. Ja, das ging halt damals noch nicht. Nein, aber es sind ganz groteske Raw, also wie die Premier League-Sendung bei Sky quasi. Einfach mal googeln, die Bilder, die man da sieht, sind schon ganz absurd, weil da Leute dann so, wie wir jetzt hier gerade zu dritt sitzen und neben uns sitzen Tiger und Löwen komplett um uns rum. Und hoffentlich haben die alle genug gegessen. Ja, das ist ein bisschen noch von einer Lasagne gegeben. Genau, die Lasagne, die ist da. Lecker, lecker. Ja, herrlich. Sonst noch was? Habt ihr eine Lieblingsklassische Horror-Kreatur? Wow, das ist schwierig. Also Lieblingsklassische im Sinne von Genre, so wie ich mag Hexen gegenüber Geistern lieber, oder? Ja, also was die ganz klassische Horror-Kreaturen sind ja Vampire, Werwölfe, Geister, Zombies. Ach so. Okay, also so jetzt nicht auf in dem Film, sondern generell. Immer Vampire. Immer Vampire. Ja, weil die ästhetisch sind, weil die hübsch sind. Vampire sind immer toll. Ich würde wahrscheinlich auch Vampire sagen. Ich habe zumindest gerade ad hoc, fällt mir kein besseres Motiv ein, sozusagen. Also es gibt auch tolle Geister, aber jetzt so generell wären mir Geister dann so. Also Poltergeist zum Beispiel, Geist. Also, ja, auch eine krasse Geschichte, das sind ja auch irgendwie teilweise echte Skelette in Poltergeist. Ja. Also es gab ja auch irgendwie ganz viel Ärger da. Ja, verständlich. Ja. Werwölfe ist so, ist zumindest für mich so wahrgenommen, insgesamt eher so ein bisschen Trash-Horror, finde ich. Und es gibt so, also ich bin tatsächlich ein Fan von Werwölfen. Es gibt so gute Werwolf-Filme, jenseits von American Werewolf in London, den jeder darauf im Markt gesehen haben muss, wie ich finde. Zweifellos, ja. Weil es einfach ein Paradebeispiel ist, auch hier wieder, wie man halt es schaffen kann, schwarzen Humor mit einem wirklich unheimlichen, gruseligen Kreaturenfilm zu kombinieren. Mhm. Aber ja, es stimmt schon, die meisten neigen dazu, eher ein bisschen trashy zu wirken, weil oftmals irgendwie das Make-up nicht besonders gut ist, vor allem dann irgendwie scheitert. Vampire sind da viel, viel einfacher und dankbarer. Einfach so ein paar spitze Zähne und irgendwie ein bisschen blass schminken. Bei Zombies ist es für mich auch eher so, dass ich sage, Zombies ist für mich eigentlich kein Horrormotiv in dem Sinne. Also es ist natürlich schon irgendein Horror, aber ich habe nicht so einen Gruselfaktor dabei, sondern es ist eher so dieser Splatter. Ja. Nicht? World War Z, Sie, wie auch immer wir ihn aussprechen, diese Standby-Zombies in dem Film fand ich wahnsinnig gruselig. Also nicht so, dass ich nicht schlafen konnte, aber gruselig wahrgenommen im Film, weil die diese Unausweichlichkeit immer da ist. Mhm. Das ist auch so ein Motiv, das ich immer gruselig finde. Deswegen finde ich auch langsame Zombies eben, wie wir es ja schon besprochen haben, wesentlich gruseliger. Aber so diese Standby-Zombies, die da immer in ihrem kleinen Boomerang-Ablauf waren irgendwie. Und dann sehen sie dich. Das ist sowas für mich sehr gruselig. Ja, okay. Ja, gut. Werwolf, muss ich tatsächlich sagen, die Who-Folge mit dem Werwolf, wo sie, was ist das denn? Das ist ein Teller, ne? Ja, das ist... Ja, bei Queen Victoria, wie danach wird doch wie Talkshow gesungen, glaube ich, oder sowas. Genau, das ist die Folge, ja, so das ist die Folge. Dritte Staffel? Ja, kann sein. Das kann sein. Die fand ich zum Beispiel wahnsinnig gut umgesetzt. Mhm. So, da hat das Motiv Werwolf, auch wenn Doctor Who damals noch nicht geglänzt hat dadurch, dass die viel Geld ausgegeben haben für so eine Folge, genug Geld für diese Folge. Die haben es aber sehr gut inszeniert einfach, sodass halt dieser Werwolf, der eben dieses Schloss heimgesucht hat und die Leute, das hat für mich sehr, sehr gut funktioniert. Und halt so immer dieses Bestie ist entkommen-Ding. Ne? Das funktioniert auch immer und es erzeugt immer Spannung. Aber Dr. Who kann sowieso wahnsinnig gruselig sein. Wenn Dr. Who hat das sehr gut drauf. Ich meine, Weeping Angels, also Blink ist eine wahrscheinlich die gruseligste Who-Folge. Ja, aber auch Bist du meine Mami? Oh ja. Das ist sehr... Das ist fürchterlich. Ja. Und ja, das war in die Folge 6 oder 7 oder so in der ersten Staffel, ersten Juhu-Staffel, ja, auf jeden Fall. Also Dr. Who, wenn die Grusel machen, ist es meistens echt sehr, sehr gut. Mein Lieblings-Devil-Film übrigens ist ein Film, der heißt Ginger Snap. Mhm. Und ist auch ein Film, also hier, der sich ein bisschen für Werwölfe interessiert und der sich für wirklich gut gemachte Horrorfilme interessiert, sollte sich immer Ginger Snaps angucken. Gibt es auch als Trilogie mittlerweile. Okay. Teil 2 und 3 sind auch nicht schlecht. Okay. Immer auch mit den gleichen Protagonisten. Weil es war einer der nächsten wenigen Filme, wo es tatsächlich primär um Frauen geht. Es geht um ein Geschwisterpaar, wo halt eine der beiden Mädels einfach, beide Mädels sind angegriffen von einem Werwolf, eine wird verletzt und wandelt sie halt langsam dann in den Werwolf. Da geht es halt auch ganz viel einfach um Pubertät und die Veränderung des Körpers. Also natürlich im wahrsten Sinne des Wortes, als natürlich auf einer metaphysischen Ebene. Und das ist sehr, sehr gut gemacht, ist auch von der Regisseurin und auch das Drehbuch ist, glaube ich, auch von einer Frau geschrieben. Das merkt man auch. Mhm. Und weil das schon, glaube ich, sehr gut, kann ich natürlich nicht wirklich beurteilen, aber aus meiner männlichen Sicht kann ich sagen, finde ich, es wirkt schon authentisch. So. Ich gucke mir den mal an und ich sage dir, ob der authentisch ist. Ja. Und es ist so, der Werwolf am Ende, wenn sie dann komplett umgewandelt ist, in Spoilers, ist so, mittelträchtig, aber davon abgesehen ist es trotzdem, wie ich finde, ein sehr, sehr guter, auch hier wieder sehr stimmungsvoller Film. Toll. Klingt super. Von wann ist der erste? Jetzt muss ich auch überlegen, ich glaube auch so 2000. Also auch die Ecke. Ja. Komisch, dass da so viele irgendwie Horrorfilme gedreht wurden, oder? Ja. Weil wenn man jetzt so die letzten Jahre zurückdenkt, gab es ja auch so, dass es so, so Überschneidungen gibt, weil offensichtlich irgendwie die Ideen in diesen Ideenschmieden vielleicht so ein bisschen, ich will nicht sagen, kopiert werden, aber gleiche Sachen. Also ist ja oft so, dass so, ja, dann kommt irgendwie ein Mars-Film, also über irgendwas zu Mars reisen und dann gibt es auf einmal noch Schreie. An den Mars an dieser Stelle. Genau. Ist das der Mars? Also, und dann hast du plötzlich einmal drei Filme oder so, die dann aktuell laufen innerhalb von sagen wir mal, 12 Monaten oder so. Das finde ich ist oft so irgendwie. Aber ich glaube, das kann man sich wahrscheinlich dadurch erklären, dass so ein Drehbuch-Pitch geht ja oftmals dann durch verschiedene irgendwie Produktionshäuser und die sagen so, nö, wollen wir nicht und nehmen dann diese Idee und sagen, wir können das besser. Und so hast du dann schnell die gleiche Gedankengänge halt. Oder vielleicht auch einfach so, dass sie sagen, oh ja, okay, die wollen jetzt da so einen Film machen über Werwölfe und wir haben aber selber so ein Ding in der Schublade. Vielleicht nicht ganz zu Ende geschrieben oder so. Dann hauen wir den jetzt auch raus. Ja. Ne? Könnte so natürlich passieren, dass Terroristen das Weiße Haus versuchen einzunehmen. Und das ist auch so ein Beispiel. Aber White House Down ist der wesentlich bessere Film. Sind wir uns einig, oder? Habe ich nicht gesehen. Oh mein Gott. Du hast jeden Film der Weltgeschichte gesehen und hast du den Olympus Has Fallen gesehen? Habe ich auch nicht gesehen. Ich bin auch nicht so eine ganz große Action, oder klassische Actionfilm. Ja, ich bin so ein Blockbuster. Ja, also wenn es Popcorn-Kino ist, wo ich mitkämpfen kann im Kopf, dann bin ich dabei. Für mich der beste Action- und auch Popcorn-Film der letzten 10 Jahre ist für mich tatsächlich Fury Road, Mad Max. Ja, natürlich, aber der ist ja nun ein Musical. Das ist ja eine Inszenierung von einer Nicht-Story. Die Story ist die Farm. Ja, ist alles in der Film ja auch sein. Ja. Aber der ist einfach so unheimlich dicht, was auch daran liegt, dass einfach die ganzen. Es sind einfach alles echte Stunts und es ist relativ wenig CGI so halt. Und davon lebt so ein Film. Also, das ist ein toller Film gewesen. Ich habe mich so geärgert, dass ich den morgen um 11.30 Uhr im Kino gesehen habe. Weil morgen um 11.30 Uhr möchte man Fury Road nicht gucken. Das stimmt. Den möchte man mit, vielleicht nicht gerade mit Killepitch, aber mit einem Bierchen in der Hand möchte man den abends. Ja, abends, nachmittags. Drink nehmen, überreden. Ja. Und wir sind dann nach Mittagessen gegangen. Es war so ein bisschen komisch. Aber trotzdem war der Film sensationell, um Himmels Willen. Natürlich, der haut dich völlig aus den Socken wegen der Bilder. Und wegen diesem ganzen Spektakel, wegen des Dröhnen, Du gehst aus dem Film, du sitzt im Kino und hast eigentlich permanent Benzingeruch in der Nase. Ja, und deine Sinne sind völlig betäubt irgendwie, weil du so viel Farbe gesehen hast, weil du so viel gehört hast und so viel Popcorn gegessen. Naja, egal. Jedenfalls, dein Fury Road ist großartig, nur ich mag auch diese ganz klassischen, wir haben die ganz klar Guten, wir haben die ganz klar Bösen. Und funktioniert ja immer, ne? Immer. Also, und die Guten sind immer kurz davor zu verlieren, aber dann sind die einfach cleverer als die Bösen. Ja. Und du gehst diese Schritte mit und dann wird sich geschlagen und der Präsident findet noch coole Schuhe, die er anziehen kann. Ich bin da völlig dabei. Ja. Also, ja. Ich fand die übrigens beide so popcornmäßig ganz solide. Ja gut, ich meine, das Olympus Has Fallen ist natürlich weniger Klamauk gewesen. Ja. Ne? White House Down war schon mehr, wir geben euch aufs Maul, weil wir ein bisschen cooler sind als ihr. So. Mhm. Und ihr seid blöde Terroristen. Die Terroristen bei Olympus Has Fallen sind ein bisschen schlauer gewesen. Aha. Und London Has Fallen habe ich inzwischen auch gesehen. Hast du ihn schon gesehen? Nee, habe ich noch nicht gesehen. Der ist... Ach ja, der funktioniert auch auf diese Art. Ja, also, aber das ist dann wieder so der Punkt, wo ich sage, okay, nee, also jetzt einfach nur das Wort ändern und die Stadt und dann... Nee, es ist schon ein bisschen größer skaliert, weil tatsächlich die... Natürlich, ist ja es muss größer sein und die haben tatsächlich die Staatschefs der westlichen Welt eingeladen nach London und dann gibt es einmal Tabula Rasa. Ja, alles klar. Und mir gefallen immer so Grundansätze. Was würde das bedeuten denn? Und so ist es für mich auch interessant zu sehen, dass wir nach 5 Minuten London Has Fallen sehen, wie Merkel erschossen wird zum Beispiel. Das kann vielleicht auch zufriedigend sein. Na, also so weit wollen wir jetzt nicht gehen, aber die bloße Idee, dass tatsächlich so ein Coup so weit funktioniert, dass es wirklich dahin geht, dass die ganze Stadt gefallen ist. Es ist wieder so, dass die ganze Stadt tatsächlich gefallen ist und in Hand von Terroristen ist. Und es braucht natürlich den coolen amerikanischen Präsidenten, der zum Glück Gerard Butler als seinen Kompagnon hat, da, der Sicherheitschef, der eigentlich schon längst raus sein wollte. Das ist natürlich immer klassisch Hollywood. Man guckt es sich mit an. Ich gucke es mir auch gerne an und ich gehe dafür nicht ins Kino, aber wenn ich den bei Prime angeboten bekomme, ich gucke ihn dann auch, weil das ist so. Das ist bei mir auch so. Ich bin auch ich mag so Action-Filme. Es gibt doch noch einen zweiten, den ich erwähnen muss an dieser Stelle, weil er auch so herrlich überdreht ist und das ist Shoot 'em Up. Das ist mit dieser Karotte einfach, das ist irgendwie, ja. Der ist auch und großartig. Die haben Sex und nebenbei irgendwie ballert er mal kurz ein paar Leute um. Ja, so. Der ist auch das ist schon irgendwie, es ist einfach, weil das einfach da in dem Moment einfach wieder, der Film ist überdreht und der Film ist sich selber dessen bewusst, dass er überdreht ist. So. Und das Problem ist einfach, dass die meisten Actionfilme, so, die nehmen sie aber selber zu ernst und das sind dabei dann gerne mal ein bisschen peinlich. Also, da kann ich ja mal ein Beispiel einer der Filme, die ich so toll finde, weil sie eben dieses Filmgenre und den Schauspieler auch sich, wie soll ich sagen, sich selbst so ein bisschen aufs Korn nimmt, ist mit Arnold Schwarzenegger, wo er dieser Junge mit der Last Action Hero. Last Action Hero. Ich finde den Film so großartig. Ich weiß, dass es so viele Leute gibt, die den so verrissen haben, diesen Film. Und ich finde ihn so großartig, weil er dieses Filmgenre des Actionfilms so herrlich auf die Schippe nimmt. Hat mir beim ersten Mal gucken im Kino schon gefallen. Und ich fühle mich immer verloren, wenn ich erzählt habe, dass ich enttäuscht habe und alle gesagt haben, das ist doch total scheiße. Ja, ist besser John Cameron, ne? Ist es Cameron? Ja, könnte sein, ja. Oh, ja. James Cameron, meinst du? James die Rolle. Du kannst den. Ich habe ihn nie gesehen. Aber vielleicht hat James Cameron ja einen Bruder, der John heißt. Was heißt? Wissen wir nicht. Achso, das kann natürlich sein, ja. Dass es tatsächlich einen John Cameron gibt. Ich habe den Film nie gesehen. Das kann man wissen. Das tut mir leid. Ich habe immer so mal halbörter Film irgendwo immer und damals irgendwo im Fernsehen gesehen. Und auch meistens halt so ein Achselzucken, so, weil es irgendwie nichts anderes gab. Echt? Ich finde, der hat so eine Meta-Ebene, so eine unterschwellige Botschaft. Ja, da sind durchaus spannende, witzige Ideen drin. Da gibt es irgendwie irgendwo in diesem Film so ein Pub-Stand-Up irgendwie von quasi dieses Bild von Arnie als Terminator aus Terminator 2, nur mit Sylvester Stallone einfach halt so. Das war ja damals immer so diese 80er Jahre Diskussion, irgendwie Stallone oder Schwarzenegger, wie man toll findet. Und man könnte nur den einen oder den anderen super finden, sozusagen. Nein, man konnte Stallone nicht gut finden, oder? Naja, aber. Ich glaube, das war für mich schon. Oh ja, Zielgruppe ist schon eine harte Nummer. Ja, aber großartiger ist schon. Der ist schon so 80er Jahre Filmtrash, irgendwie ein paar Ex-Stallone. Ja, total. Und einer meiner Lieblingsfilme auch wieder von Arnold Schwarzenegger ist Phantomkommando. Großartig. Großartiger Action. Ja, da sind wir beim klassischen 80er Macho-Action. Ja, aber da bin ich raus aus dem Thema. Dann haben sie ja diese Expendables-Geschichte aufgelegt und dann habe ich den damals im Kino gesehen. War also, null gereizt. Oh, geil. Und ich denke so, nee, sorry, da gucke ich mir echt zweimal lieber Phantomkommando an, weil der ist halt wirklich. Wie heißt der? Phantomkommando. Ja. Alyssa Milano spielt die Tochter. Alyssa Milano, von wann ist der denn? 88 oder so? Wieso, ja. Alyssa Milano muss dann ungefähr 12 Monate alt gewesen sein. Nein. Die hat doch schon bei Wer ist der Boss? Wer ist hier der Boss? Bei Charmed hat sie wieder mitgespielt. Charmed ist ja in die Ende der 90er, weil sie sind so Anfang Mitte 20. Ja, genau. Und deswegen sage ich, dass sie ungefähr 12 Monate gewesen sind. Ja, also 10 Jahre, 11 Jahre oder so. Ja. Ach so, tatsächlich. Ja, Jürgen sagt ja, ich spiele die Tochter. Ich spiele die Tochter. Ja, aber so. Tochter ist ja so. Nee, nicht den Larven-Scheiß oder so, das war schon ein bisschen krank dann. Was? Ja, aber nein, ich dachte jetzt Tochter, eine tragende Rolle Tochter ist ja dann so, ja. Eigentlich ein bisschen älter. Nee, tragend ist die Rolle nicht, würde ich sagen, aber. Phantomkommando. Die wollen ihn zu irgendwas zwingen, die Story ist natürlich frisch. Banane eigentlich und entführen seine Tochter und er reißt ihn einfach den Arsch auf. Ja. So großartig. Ich finde immer noch einer meiner Lieblings-Trash 80er Jahre Actionfilme. Und das City-Gruppe finde ich halt auch geil, weil diese Spiegelsonnenbrille. Ja, diese Coolness, die da raushängt, das ist so geil. Also, sorry, aber finde ich einfach großartig. Okay, das funktioniert für euch. Ich habe keinen so einen Actionheld. Ja gut, klar, ich meine, wir alle haben Bruce Willis. Ja. Ja, logisch, darüber müssen wir nicht reden. Stirb langsam. Ja, stirb langsam. Ja. Lethal Weapon hat mich aber auch immer gekriegt. Ja. Ne? Alle Teile. Die ersten beiden, dritten fand ich nicht so. Das war völlig egal, ob der das gehalten hat oder nicht, aber er gehörte zu der Reihe und er war... Die funktionieren alle, sagen wir mal so. Gibt es ja jetzt eine Fernsehserie. Warum? Weiß ich nicht. Weil mit wem? Können. Mit irgendeiner der Wayans-Brüder, glaube ich. Nein. Das Weißbrot, den Weißen, den Mel Gibson, das kenne ich nicht, weiß ich nicht. Nein. Sah aber auch so aus, habe ich halt auch nur so einen längeren Trailer von gesehen. Dachte so, ja, kann man machen, aber ist halt irgendwie so alles schon mal gesehen. Und weiß ich nicht. 12 Monkeys gesehen? Ja, da aus dem Kino gesehen. Nein, ich meine die Serie jetzt. Achso, nee, die Serie ja. Nur damals. Weil das schockiert Kino. Mich nämlich genauso. Ich weiß nicht, wie die daraus eine Serie machen wollen. Die ist ja sogar relativ gut bewertet. Da gibt es ja einige. Der Trend ist ja auch ganz vielen klassischen Filmen, die alle geliebt sind, es irgendwelche Serie zu machen. Angefangen von Bates Motel, irgendwie halt 12 Monkeys. Und Hannibal. Serie habe ich gesehen. Aber wie gesagt, relativ gut bewertet. Also, ich weiß nicht, ob das noch was zu bedeuten hat. Ich traue mich da nicht dran. Nee, ich habe es gedacht, auf Netflix ist jetzt die From Dusk Till Dawn Fernsehserie. Ja, auch relativ gut bewertet, aber kann ich auch aber auch nicht. Aber Netflix-Bewertung müssen wir nicht ernst nehmen. Nee, also Netflix-Bewertung, da guckt die drauf, weil die sind dann wirklich krass. Ja, okay. Also, wie viele Leute werden erst welchen. Hier schon mal Netflix-Dinge bewertet, echt? Eine? Ich habe eine Sache bewertet, ich weiß nicht mehr was, doch Stranger Things. Ja. 5 Sterne. Gut, okay. Ja. Aber das war das erste und einzige Mal. Ja. Nee, aber sonst gibt ja recht. Also ich kenne sonst auch keinen und ich mache selber auch nicht. Es gibt halt die Leute, die bei Amazon immer Rezensionen schreiben. Ne? Das ist Berufung, glaube ich, dass man die Zeit hat, zu sagen, ich habe mir gerade einen neuen Schraubenzieher bestellt und ich muss euch sagen, ja, es ist ein Plastikgriff. Ja. Ich kann dafür keine 5 Sterne geben. Das ist Und er ist nicht so rot, wie er auf dem Bild aussieht. Und der Griff ist auch 2 mm zu kurz. Ist er. Deswegen und nur ein, ich wiederhole mich gern Plastik, Tim. Yeah. Plastik. Was er soll. Und das sind die Leute, die dann halt auch bei Amazon rezensieren, bei Netflix rezensieren. Deswegen, ich bin da nicht, ich gucke da eh nie drauf. Ja. Und wenn man sich so wirklich Lieblingsfilme anguckt, so was weiß ich, wir können jetzt natürlich die Wes Anderson-Diskussion nochmal aufhören. Ja. Aber wenn man dann sieht, dass wirklich tolle Filme da mit 1,5 Sternen oder so bewertet sind, das haben die alle nicht verdient. Nee, das muss auch ihr sagen. Also Batman als Superman auf jeden Fall schon. Ja, natürlich. Aber nee, eigentlich auch nicht. Das sind ungefähr 1,5 Sterne zu viel. Das war 1 Stern zu viel. Ja, schon. Aber die, wenn man jetzt die über die Royal Tenenbaums redet, dann kann man da keine 1,5 Sterne für geben. Das kann nicht passieren. Es sei denn, man hat Royals oder einen Tannenbaum erwartet. Also das könnte natürlich passieren. Und das sind auch wieder die Leute, die das über den Traum ziehen. Das ist die Tannenbaum zu Weihnachten. Ich bin enttäuscht. Genau. Und deswegen, das sind auch die Leute, die sagen, der Schraubenziehergriff war aus Plastik. Und das sind dann die Leute, die da Sterne abgeben. Ja, deswegen. Okay. Der Schraubenzieher ist nicht vegan. Ist nicht vegan, aber hallo. Ich trage jetzt vegane Schuhe. Wahnsinn, oder? Wahnsinn. Ja, anderes Thema. Wir machen noch einen Mode-Podcast. Weiter gibt es den Bilderton. Schönen Gruß an den Bilderton an dieser Stelle. Ja. Genau, so ist das. Wollen wir noch jemanden grüßen, wo schon dabei sind? Unsere beiden mit einzigen Hörer, meine Mama und mein Papa. Ach was. Ja. Hallo Mama, hallo Papa. Hallo Mama, hallo Papa von Laura. Hallo Mama, Laura und genau. Papa Laura. Wobei, es stimmt nicht, das sind nicht die einzigen beiden Hörer. Ich weiß, das ist auch von meinem Bekanntenführer Fabian, der auch am Zoom reinhört. Ach was. Ja, hallo Fabian. Ach was, ich vergesse immer, dass da Leute hinter sitzen, theoretisch. Wenn man hier sitzt und sich mit Klippitsch ein bisschen Kante gibt. Nun, wir müssen nicht übers Werk reden. Ich bin tatsächlich wunschlos glücklich. Habt ihr noch ein Thema? Ich glaube, bevor wir jetzt hier nur noch wild rumschwadronieren, können wir auch. Also, wir haben wirklich eine ziemliche krasse Freestyle-Performance hingelegt. Und wenn es am schönsten ist, soll man aufhören. Aber hallo. Wir trinken trotzdem weiter, aber ihr seid nicht dabei. Vielen Dank fürs immer noch Zuhören. Das ist ja der Wahnsinn. Wer es bis jetzt geschafft hat, der hat eine Krone verdient. Den grüßen wir auch. Hallo, genau. Zuhörer. Der kann uns einen Tweet schreiben, @nachospopcorn. Unterstrich Popcorn, genau. Kann man wissen, muss man nicht. Ich habe durchgehalten. Ich bin mal gespannt. Es werden vielleicht 2 Leute sein. Mama twittert nicht. Warum nicht? Mama hat kein Smartphone. Ach so. Und ohne Smartphone macht Twitter keinen Sinn. Meine Mutter hat jetzt tatsächlich ein Smartphone. Toll. Ja. Melde sie mal bei Twitter an. Ich habe Angst davor. Was meine Mutter ist. Ernsthaft? Du weißt ja, was ich twitter. Nein. Das ist eine was liest. Nein. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Dafür mache ich zu oft Hihi-Penis-Witze. Ja, genau. Ja, genau. Ich werde jetzt ohne euch mit den Jungs hier weitermachen und den Hihi-Penis scherzen und dafür viel Kiddipitch. Wir hören uns in absehbarer Zeit wieder, ohne genaue Daten versprechen zu wollen. Danke und bis bald. Tschüssi. Tschüss. Auf Wiedersehen und Wiederhören. Tschüss.